Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag zum dritten und allerletzten E3 Live Podcast hier auf GameOne.de. Eigentlich wollten wir diese Sendung mit einem Jingle beginnen, den Eddie live ins Mikrofon rappen wollte. Du musst Play drücken, sonst kommt der ja nicht. Ach ja, warte, ich muss mal eben, Sekunde, ich drück mal eben auf Play. GameOne Radio Live on GameOne. www. Ja, das ist der Haken an Live-Jingles, aber ist ja nicht so schlimm. ja, wow, das Wetter ist fantastisch hier in Hamburg, es sind gefühlte 30 Grad. Wir sitzen in einem Büro voller stickiger Luft, aber netter Kollegen. An meiner Seite, gerade habt ihr ihn schon gehört, ist Etienne Gade. Yeah, ich freue mich wieder dabei zu sein. Außerdem Simon Kretschmer. Hallöchen. Wir sind ja eigentlich die Einzigen, die halt bei dem Wetter doof genug waren, noch hier zu sein, während sich alle anderen verdrückt haben. Das stimmt. Wir waren ja mal 6 oder so, kann ich mich erinnern. Oder mehr? Wir waren 6, Gregor, Budi, wie hieß der andere noch? Mit den Haaren. Gregor. Nun gut, keiner ist mehr da, außer uns. Wir sind die letzte Bastion der E3 und das ist natürlich auch das Thema, über das wir heute wieder reden wollen. Die fetten Tage sind vorbei, ist ja eigentlich immer so der erste Tag und auch vielleicht sogar der Tag vor der E3, wenn die ganzen Pressekonferenzen stattfinden, Microsoft, Sony, Nintendo, alles schon gewesen. Und gestern ist gar nicht mehr so viel passiert jetzt im Vergleich zu den anderen Tagen, aber wir wollen das nutzen, um vielleicht im Verlauf des Podcasts auch ein bisschen mehr auf euch einzugehen, auf eure Fragen über Twitter zum Beispiel, die ihr mit MTV Game One an uns stellen könnt. Und wir werden das Ganze immer aktualisieren und versuchen, auf eure Fragen einzugehen. Ja, fangen wir einfach mal an, über die E3 zu reden. Simon, ja. Was ist denn noch so passiert jetzt nach den Pressekonferenzen, was dich unglaublich beeindruckt hat? Beeindruckt, also es war, ist was sehr Lustiges passiert, und zwar war das die Konami oder ein Teil der Konami-Spielepräsentation, die findet man auch im Netz unter, weiß ich nicht, vermutlich Weird E3 Conference Konami. Es war sehr lustig. Also die haben auf dem Weg zur Konferenz haben die ganzen Entwickler offenbar grüne Welle gehabt, sag ich mal. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ja. Sehr lustig, einfach nur. Es ging da halt um 99 irgendwas, den zweiten, glaube ich. 99 Nights. Ja, aber den, ich weiß gar nicht, ist das der nächste Teil? Der oder zweite schon? Teil, ja. Glaube ich. Und guckt euch an. Und am Ende wurde auch noch getanzt, also man hat 8 Minuten Spaß. Die anderen Sachen, das übliche Problem, man kannte das meiste einfach schon. Also man hat irgendwie sich eigentlich eher gefragt, so, okay, wann kommen jetzt die Bilder oder die Szenen zu Spiel X, von dem man noch was gehört hat. Was für mich noch neu war, hat mir der Eddie gestern gezeigt, war XCOM. Und zwar, also jetzt nur als Kleines, so, was mich persönlich irgendwie interessiert, was wahrscheinlich an den meisten da eher vorbeigehen wird, so. An den meisten Leuten. Ja, sollen wir jetzt schon direkt auf nur die einzelnen Titel eingehen? Oder sollen wir nochmal so Revue passieren lassen, was, weil mit ein bisschen Abstand bewertet man die Dinge ja auch vielleicht nochmal ein bisschen anders. Dir liegt was auf dem Herzen, ne? Nee, ich habe nur das Feedback, was auch speziell ich so bekommen habe und gelesen habe und was an meine Adresse ging. Du liest Feedback? War ja auch so, dass ich ja zu alt geworden bin, um noch Videospiele zu genießen und das ist ja, dass ich ja alles scheiße finde und so. Und da wollte ich auch nochmal vielleicht sagen, natürlich habe ich in erster Linie erstmal ein bisschen abgelästert über diese 3 Pressekonferenzen und dabei ist dann vielleicht auch so ein bisschen untergegangen, dass es natürlich trotzdem noch einen Haufen Spiele gibt, auf die ich mich freue, was mir halt einfach so ein bisschen ja aufgestoßen hat, ist dieser Gesamttenor, dass einfach diese Casual-Schiene zurzeit unheimlich in den Fokus gerückt ist und diese Move und Kinect und V-Motion Plus Gedönse mir persönlich so ein bisschen auf den Senkel geht. Was natürlich irgendwo auch verständlich ist, weil es läuft nun mal für die Majors so, die verdienen damit ihre Kohle und wenn sie das so machen müssen, um dann eben auch ein paar Perlen rauszubringen, dann bin ich da auch voll d'accord mit. Ich persönlich bin halt auch einfach, glaube ich, ein Stück enttäuscht gewesen bei Sony, dass kein Last Guardian gezeigt wurde. Da habe ich aber zum Beispiel mittlerweile ein Interview gelesen mit den Sony-Leuten, die halt gesagt haben, dass sie ganz bewusst The Last Guardian nicht gezeigt haben, weil es halt noch mehr Messen außer der E3 gibt und sie quasi auf dieser E3 erstmal Move in den Vordergrund stellen wollten, aber nicht wollten, dass ein Spiel wie Last Guardian unter ferner Liefen abgestempelt wird, sondern das ist eben auch ein richtiger Headliner und sie wollen quasi die richtige Situation haben, um diesen Blockbuster auch entsprechend zu feiern. Da kann man jetzt, sage ich mal, ja, weiß ich nicht, geteilter Meinung drüber sein, ob das jetzt so richtig war oder ob man das denen glaubt, aber es ist zumindest eine Antwort und Last Guardian scheint, so das entnehme ich dieser Aussage, für die ein richtig großer Titel zu sein. Und das ist eigentlich die gute Nachricht, die ich dann aus diesem Interview ziehe, weil so gut wir die Team Ico-Sachen auch fanden, die sind ja eher Insider-Tipps gewesen. Die waren ja nicht groß an die Glocke gehängt. Ja, und so ein bisschen vielleicht wie Donnie Darko als Film, was genau. Auch am Anfang noch ein Insider-Tipp war, dann aber langsam auch, sag ich mal, kommerzialisiert wurde. Ja. Mittlerweile hat da jeder auch schon mal von gehört, so ein bisschen, aber das ist nicht das Spiel, du hast völlig recht, für die Massen gewesen bislang. Genau, und jetzt habe ich halt auch die ersten Bilder gesehen vom 3DS, wie es ungefähr sein wird, halt, also ein paar abgefilmte Screens, das gibt natürlich auch noch nicht den wirklich perfekten Eindruck, aber man kann ja, sich ungefähr vorstellen, wie das dann wird, aber es ist natürlich schwierig, da in richtige Ekstase zu geraten, wenn man das Ding nicht selber in der Hand hält und auch nicht wirklich spielen. Ja, gerade ja, zum 3DS war, ist halt ja, das ist jetzt eine Vorlage. Ja, aber, ja. Wir wissen schon, wie du es meinst. That's what she said. Nee, aber das wollte ich nur noch mal zu meiner Verteidigung sagen, also ich bin hier nicht der Videospiel-Opa, der alles scheiße findet und gerne die alten Zeiten wieder hätte, nur ich persönlich wünsche mir halt auch einfach, dass Kreativität und Innovation nicht irgendwelchen Steuerungseingabegeräten weichen. Ja, ich denke einfach durch die viele Informationen im Vorfeld schon, dass man geahnt hat und wusste, was kommt, ist man dann halt einfach schon von vornherein so ernüchternd. Da kann gar nicht mehr, kann man irgendwie nur so, ja, mich hat jetzt nichts geflasht. Ja klar, weil man alles vorher wusste. Ich persönlich habe immer irgendwie eine Messe eher als das verstanden, als so einen Ausblick in das, was man Cooles machen könnte mit dem Medium oder mit der Hardware oder mit Ähnlichem. Da hätten mir auch einfach mal mehr Spielplätze gereicht. So. Also einfach so ein paar Tech, sowas wie Garry's Mod, nur für Move. Für die Leute, dass man mal wirklich so ist. Früher wurde das ja auch gemacht, so die Entensimulation und alles, um Hardware zu zeigen. Aber ich hätte gern so ein bisschen mehr so abgefahrene Ideen gehabt, selbst wenn das nur, ja, so kleine Ideen sind, die niemals zu einem Spiel werden. Weiß ich? Also warum gibt's denn, das ist irgendwie schon komisch, warum gibt's denn, wenn man einen Move hat, so wenig Schwertsimulation oder Sachen, die es wirklich richtig benutzen. Stattdessen hast du halt einen Zauberer, der von weit außen gefilmt wird, wo man dann irgendwie sieht, wie die Hand ein bisschen rumwackelt. Das habe ich mir dann tatsächlich doch nicht, ich habe mir ein bisschen mehr versprochen, dass man das ausnutzt und wenn es nur ist für die Präsentation, um zu zeigen, ey, was für einen coolen Mist man machen kann, da wurde ja auch ein bisschen was gezeigt, aber irgendwie war es mir dann doch irgendwie zu wenig. Also so, ich hätte gern mehr Vertrauen gehabt, dass da noch richtig viel cooler Scheiß kommt und jetzt, man wird so ein bisschen zurückgelassen mit dem Gefühl, jetzt wird erstmal so Casual Markt, das Übliche halt, erstmal das gemacht. Aber eins muss ich auch noch fragen, jetzt ja, mal an euch so. Ich sehe, was du sagst übrigens ganz genau, ja? Ich finde auch, dass Sony mehr die Möglichkeiten hätte aufzeigen können, die in diesen Dingen stecken. Und ihnen ist ja auch bewusst geworden, dass Core Gamer da so ein bisschen misstrauisch drauf schielen. In welche Richtung entwickelt sich das jetzt? Wird das jetzt alles wie? Und Casual? Deswegen haben sie das ja auch in diesem Stand-Up-Programm von Kevin Butler da aufgegriffen. Und dann hätte man, denke ich auch, von Sonys Seiten so ein paar kleine Minigames oder meinetwegen nur Tech-Demos machen können, die einfach die Möglichkeiten die Bandbreite der Fantasie einfach mal aufzeigen können. Finde ich auch ein bisschen schade. Die haben ja sogar dieses, jetzt ist es natürlich wieder peinlich, dass ich den Namen nicht weiß, aber die haben dieses eine Kampfspiel gezeigt. Heißt es Fighter oder Fighting? Irgendwie, da haben sie ja tatsächlich ein Boxspiel oder ein Action-Kampfspiel gezeigt mit der Move-Steuerung. Und da habe ich mir dann irgendwie gedacht, so, ja gut, also so ganz geil finde ich es jetzt irgendwie auch nicht. Ach, du meinst The Fight hieß es, glaube ich. The Fight, ja. Ja, aber da hat man auch nicht, da hat man jetzt nicht gesehen, inwieweit man das wirklich beeinflusst. Man hat nur so in-game gesehen, wie sich zwei Leute hauen, oder? Nee, die haben eingeblendet dann Leute mit diesen Move-Controllern, die dann halt ausgeholt und geschlagen haben. Und das soll dann halt auch so sein. Aber also ich habe da meine berechtigten Zweifel, dass das wirklich, ja, so gut funktioniert und es sah auch jetzt nicht so toll aus, aber wie gesagt, ich stimme euch da auch voll zu, so ein bisschen experimentierfreudigen Scheiß hätte ich mir auch gewünscht. Ja, und wenn es nur für eine Tech-Demo ist, wenn es ja eben nur dafür ist, da ist, dass man eben Vertrauen in das Medium kriegt, aber ja gut, letztendlich, ganz im Ernst, da haben wir uns vielleicht auch was vorgemacht, wer hat denn wirklich von uns auch erwartet, dass wir jetzt, dass die Move- und Handsteuerung, die man ja vom Wii kennt, dass die jetzt den Core-Markt bedient, da hat ja im Grunde auch keiner mit gerechnet, da haben wir jetzt dann im Grunde, wer da dann enttäuscht ist, okay, hätte man sagen können, hast du ja auch jetzt hier denken können. Also, du bist doof. Ja. Ja, aber. Also deswegen, wen kümmert es eigentlich? Ja, warum nicht? Weißt du, ja, leben und leben lassen. Ich finde, das ist schon eine Kapitulation, das sozusagen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn man diesen Markt bedient. Das finde ich völlig in Ordnung. Ich finde es nur schade, wenn man von vornherein die Fantasie nicht mal spielen lässt und guckt, welche Möglichkeiten hat man, um dann eben auch Core-Gamer damit zu bedienen. Ich glaube, dass es schon Titel gäbe, die man damit cool umsetzen könnte, und sie versuchen das ja auch, aber alles immer nur so posthum draufgesetzt, was dann immer ein bisschen verkrampft wirkt. Aber ich denke, dass man vielleicht auch damit Titel machen kann, wenn das denn wirklich gut funktioniert. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie präzise funktioniert der Kram denn überhaupt? Aber wenn er richtig gut funktioniert, dann kann man damit, glaube ich, auch ganz coole Titel machen. Ja, kann man an der Stelle vielleicht noch mal so als Recap auch der Kommentare der ganzen Leute, die irgendwie an der Messe teil hatten, dass Miyamoto ja auch noch mal, ich glaube, in einem IGN-Interview war es, noch mal bekräftigt hat, dass das Zielen bei Zelda natürlich in Wirklichkeit auch besser funktioniert, was ich natürlich auch relativ glaube. So eine Präsentation ist ja immer ein bisschen was anderes. Also man darf jetzt auch nicht von der Präsentation von Zelda auf der Bühne davon schließen, wie gut das Spiel funktioniert, wie genau der Pointer ist und alles. Man muss dabei ja auch unterscheiden, ob man die Präsentation bewertet oder das Spiel bewertet. Und wenn ich abläster über die Nintendo-Präsentation, dann läster ich ja nicht darüber ab, dass Zelda scheiße ist. Weil du ein alter mürrischer Sack bist. Weil ich ein alter mürrischer, frustrierter Zocker bin. Nein, ich läster darüber ab, dass die Welt zuschaut, wie Shigeru Miyamoto es nicht gebacken kriegt, eine Spinne von der Wand zu schießen. Und das ist in der Tat was ich irgendwie ein bisschen peinlich finde. Ja, aber man weiß ja nie, wie es ist. Vielleicht der Lag zum Monitor und dann hat es nicht ganz gefasst. Vielleicht konnte er nichts sehen. Ja, du guckst ja auf so einen kleinen Monitor. Du weißt aus eigener Erfahrung von früher, wie oft haben wir auf die Schnauze gekriegt, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Und da erwarte ich halt von so einem Event, du hast halt nur einmal die Chance für einen ersten Eindruck und den haben sie halt in den Sand gesetzt. Das sagt aber natürlich noch nichts übers Spiel aus. Ich bin mir sicher, so viel Vertrauen habe ich in Nintendo, dass die Steuerung funktionieren wird, weil wenn Nintendo 1 über die Jahre bewiesen hat, ist, dass sie Steuerung perfektionieren können. Und ich glaube nicht, dass sie sich die Blöße geben, eines ihrer größten Zugpferde mit einer beschissenen Steuerung auszustatten. Da mache ich mir eher Sorgen um die Abwechslung in dem Spiel oder die Grafik, wo man halt sieht, dass die Wii halt wirklich auch an ihre Grenzen gekommen ist. Aber rein von der Steuerung her bin ich mir ziemlich sicher, dass das gut funktionieren wird in der finalen Version. Also das die Frage ist ja eigentlich, also um vielleicht diese ganze Motion-Nummer auch mal, über die man einfach viel reden muss jetzt irgendwie, oder auch, die wir auch schon zu oft geredet haben vielleicht, nochmal vielleicht so abzuschließen noch, ist ja eigentlich die Frage, wenn man einen Trend setzen will, oder wenn man einen Trend setzt, was ja Nintendo vor vier Jahren getan hat und die anderen jetzt, hin zu dieser Bewegungssteuerung, dann muss man den Weg halt, finde ich, auch irgendwo mal konsequent dann weiter und zu Ende gehen und nicht nur so an der Oberfläche kratzen, so, nur weil das schon reicht für die Casuals jetzt in dem Fall. Also auch das, was Nils gesagt hat, was wir alle gesagt haben, einfach mehr Mut zum Experimentieren wäre schon nicht schlecht gewesen, da hätte man sicher den einen oder anderen Hardcore-Fan, der jetzt irgendwie sich ärgert über die E3, damit so ein bisschen beglücken können, glaube ich. Also ich gucke mir sowas immer gerne an. Mein Gott, dann kann man sich wenigstens eigene Gedanken machen, wie es vielleicht werden könnte, und dann hat man gleich mehr Bock auf das nächste Jahr. Und ich finde, so eine Lust auf das nächste Jahr sollte so eine Messe ja auch wecken. Und deswegen sind vielleicht auch so viele negative Kritik überall über die Messe, weil ja, wobei, man da das nicht ich, erlebt hat. Da finde ich eigentlich, muss man denen noch so ein bisschen... Ja, also die haben eine neue Technik gezeigt, ja. Die haben ein komplett neues Eingabeding. Gut, soll ich sagen, das ist nichts Neues, weil es ist für die Wii, aber für die Sony PlayStation 3 ist es nun mal was Neues. Und vielleicht sollte man nicht zu sehr auf die reinhauen, dass jetzt noch nicht die Mega-Move-Titel am Start sind, aber ich sag's jetzt schon mal im Voraus, nächstes Jahr auf der E3 sind sie wirklich im Zugzwang und müssen für die Move geilen Scheiß präsentieren, weil sonst haben sie wirklich verschissen. Nächstes Jahr können sie nicht mit Dance Central und Co. ankommen. Da muss dann wirklich auch was kommen. Jetzt können sie sich noch verstecken hinter dem Argument, ja, jetzt haben wir erstmal die Technik vorgestellt, aber wenn spätestens in einem Jahr dann nicht auch die Software da ist, weiß ich auch nicht, dann bin ich echt enttäuscht. Ja, wir haben im Übrigen zur E3 nochmal ein Vote online gestellt mit der Frage, wie empfandet ihr die E3 mit den Antwortmöglichkeiten? Ich bin positiv überrascht, ich bin sehr beleidigt und Erwartungen wurden erfüllt. Ich werde jetzt einfach mal sagen, ich bin sehr beleidigt. Einfach so. Und es kommen ja immer mehr Votes rein, aber gerade 40% sind auch sehr beleidigt. 42% sagen, ihre Erwartungen wurden erfüllt, was eigentlich so neutral ist. Und 16% sagen, ich bin positiv überrascht. Also da... das sind doch sehr wenige von euch und ich denke, das überrascht mich auch nicht, dass ihr wenig positiv überrascht seid, denn es ist ja nicht wirklich eine Bombe gezündet worden, es ist all das gezeigt worden, was im Vorfeld im Prinzip erwartet worden ist, und es wurden sogar noch einige Erwartungen nicht erfüllt, und da sind wir wieder bei Portal. Wir haben ja gestern noch spekuliert, Mensch, vielleicht kommt heute doch noch irgendwas von Valve. Das Duke Nukem Damoklesschwert schwebte so ein bisschen über uns, ist aber nicht runtergestürzt. Wurde nicht zugesagt. Es ist tatsächlich so, dass alles, was von Valve kam, die Ankündigung zu Portal 2 auf der Sony-Bühne war. Und, ja, und der Trailer natürlich. Und der Trailer, okay. Wurde eigentlich was gesagt? Also es gibt ja auch ein Gameplay-Video in HD so. Also es gibt schon von was, Portal, aber halt... Ja. Ja. Aber wurde, es bleibt dabei, dass es thematisch bei Portal bleibt und nicht irgendwas anderes ist. Ja, ja, natürlich. Ich wollte nur noch mal... Ja. Wurde denn was gesagt, ob diese Grafik, die da mit diesem ominösen Datum 16.06. erschienen ist, ob die jetzt von denen ist? Weil eventuell beschweren wir uns jetzt darüber, dass sie was ankündigen, was sie gar nicht angekündigt haben. Ja, das ganze Ding war, muss man ja auch sagen, das ganze Ding war ja von Anfang an nur ein Gerücht und ist auch nur... Ich beziehe mich gar nicht auf dieses ominöse Bild. Ich finde das, also das kann natürlich absolut sein, dass das irgendein Nerd da reingestellt hat, das ist ja auch egal. Aber was ich meine ist, dass Gabe Newell oder das Valve sich da hinstellt und sagt, ja, wir zeigen Portal 2. Und dann sagen sie, nee, wir zeigen doch nicht Portal 2. Stattdessen kommt eine krasse Überraschung. Aber da regst du dich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben auf. Nein, finde ich überhaupt nicht. Ich finde das irgendwie blöd, wenn ich dir sage, ey, wir fahren jetzt in den Freizeitpark. Und dann sage ich, nee, wir fahren nicht in den Freizeitpark, wir machen was viel Cooleres. Und dann freust du dich, weil du denkst, wir fahren zu Duff Gardens oder so. Und dann fahren wir doch in den Freizeitpark. Dann fahren wir zweimal noch in den Freizeitpark, aber trotzdem habe ich dir mehr versprochen. Was ist denn Duff Gardens? Freizeitpark mit Bier. Du musst mehr Simpsons gucken. Nein. Ja, also lass mir meine Meinung. Sei tolerant. Ich bin ein bisschen beleidigt mit Valve, auch wenn ich Portal natürlich saugeil finde. Wir haben jetzt ziemlich viel über Zelda gerade eben geredet und die verkorkste Präsentation auf der Nintendo-Bühne. Aber es gibt ja noch ein weiteres Zelda, und zwar ein Remake von Ocarina of Time, angekündigt für den 3DS. Und da gibt es ja durchaus Leute, die sagen, Ocarina of Time ist das beste Zelda aller Zeiten. Jungs, was sagt ihr denn dazu? Also da kann ich ja nur drüber lachen, weil das war schon A Link to the Past auf dem Super Nintendo. Aber das Beste... Du bist ein alter, verbitterter Gamer. Das beste 3D-Zelda... 3D, geh mir weg! Das beste 3D-Zelda war es in der Tat. Und trotzdem... Also es gibt ja Leute, die dann, so sehr ich auf der Retrowelle immer schwimme, so, ich bin nicht so der Nochmal-Zocker. Also egal, wie sehr ich ein Spiel liebe, es gibt ja Leute, die haben dann irgendwie Final Fantasy VI irgendwie 20 Mal durchgezockt oder so. Das ist bei mir irgendwie anders als bei Filmen, die ich mir wirklich auch 30 Mal angucken kann, wenn sie mir gefallen. Bei Spielen irgendwie nicht. Also wenn ich ein Spiel durchgezockt habe und es keinen Multiplayer-Modus hat, dann passiert es wirklich selten, dass ich nochmal ein Spiel durchzocke. Ob ich jetzt auf Ocarina of Time nochmal Bock hätte, weiß ich nicht. Das hängt auch davon ab, wie dann das mit dem 3DS ist, wie es sich spielt. Aber ja, also ist halt ein Remake von einem alten Teil, den auch wahrscheinlich sicherlich viele, die sich ein 3DS kaufen, so nicht kennen werden, weil es halt ja auch schon ein bisschen älter ist. Für mich als jemanden, der das halt im Original durchgezockt hat, ist das jetzt nett, aber auch nix, wie gesagt, was mich vom Hocker haut. Ey, ich muss noch mal ganz kurz dazwischen grätschen. Ich bin immer so ein bisschen bei Twitter. MTV Game One ist das Stichwort. Und Scooby Noisy schreibt jetzt hier, nicht am 16.06., sondern am 18.06. soll Valve Duke Nukem angeblich angekündigt werden. Nee, also steht da, aber ist nicht ganz richtig. Egal. Also morgen, schreibt er, soll Duke Nukem angeblich angekündigt werden, was lustig ist, weil jetzt ist es auf einmal morgen. Fix or it didn't happen. Wo hat er jetzt diese Information? Dann soll er die Quelle jetzt mal belegen, weil... Nein, vielleicht habt ihr einfach das falsche Datum eingespeichert. Nee, also es gibt noch einen anderen Typ von Cosmo Yasra, der hat auch ein Bild hier mitgemacht, das Datum, was auf diesem Bild zu sehen ist, oder die Zahlenreihe ist 61810, was, wenn man es dann irgendwie in ein Datum umwandelt, ja, 6. 18. also 6. der Monat, 18. der Tag, 10. das Jahr wäre. Und das wäre dann tatsächlich morgen. Ja, da haben wir uns einfach vertan. Nö, beim Datum 16. Ich habe das ja nicht recherchiert, ich habe auf Twitter verlassen. Ich habe das Bild jetzt hier und vielleicht können wir das mal irgendwie zeigen, gleich im Chat für alle, die es noch nicht sehen. Und es stimmt. 18.06.2010, das heißt, wir haben unisono gestern und heute Scheiße gelabert. Aber umso schöner, weil das heißt ja, dass es eine Hoffnung gibt und morgen dann doch nochmal. Ist wie bei Lost, ja. So ein bisschen, ne? Ja, dann eben morgen. Aber es ist ja heute unser letzter Podcast zu diesem Thema, aber wenn da jetzt wirklich Duke Nukem angekündigt werden sollte, dann wird das mediale Echo ja sowieso ein Todesschall werden. Und da bin ich mal gespannt. Ja, dann wurden ja noch ein paar andere Sachen gezeigt. Zum Beispiel ein Trailer zu Civilization 5. Und da musste ich spontan ja an euch beide denken, weil ihr seid ja beide große Civilization-Fans und habt ja auch, gerade Simon ist ja auch PCler aus Leidenschaft. Ey, und das ist völlig falsch. Also, dass ich kein PC spiele. Kannst du vielleicht mit deiner persönlichen Vita aufräumen, aber na, nur Einwurf. Es wurde ja doch in den letzten Tagen eigentlich hauptsächlich der Konsolenmarkt bedient. Es gab jetzt ein paar Titel für PC, Warhammer Online zum Beispiel, hat man gezeigt. Dark Millennium, ja. Ja, und natürlich eben auch Civilization 5. Das hat mich übrigens echt ein bisschen heiß gemacht. Und wieso reden wir nicht über Civilization 5? Ja, wir können gleich über... Okay, du hast es... ich wollte ja nur sagen, fand ich cool. Wie eine männliche Version von World of Warcraft so. Also das Spiel, das ein schöner Trailer. Sieht nach Action aus. Ich hab's nicht gesehen. Ja, nichts aber, zu sagen. Also mit MMOs, gut, wir schließen das Kapitel jetzt auch gleich wieder, weil mit MMOs versuche ich mich einfach nicht zu befassen, weil das ja so viel Zeit frisst und alles andere hatten wir auch schon mal das Thema. Es gibt übrigens einen Friedhof. Fünf. Die Stadt Frankfurt hat einen Online-Friedhof ins Leben gerufen, wo suchtgefährdete MMO-Spieler ihren Charakter virtuell beerdigen können. Ist fantastisch. Heißt, glaube ich, herolymp.de. Das wundert mich ein bisschen, dass es in Frankfurt noch freien Friedhofplatz gibt. Ja, stapelt die doch in den leeren Bankenhochhäusern. Das stimmt. Da gibt es noch... Ja. Da sind aber schon lauter erhängte Banker. Civ 5, das erwiesenermaßen beste Spiel, was rauskommen wird im September. Da bin ich ja richtig geil drauf, ne? Ja, dann erzähl doch mal, ich frag einfach mal Nils. Wie hat dir denn der Trailer zu Civ 5 gefallen? Und du als Civ-Liebhaber kannst du ja sicherlich auch schon anhand eines Trailers und ersten Bildern feststellen, ob... da wirklich coole Neuerungen sind, auch grafisch und spielerisch. Gib mal so ein paar Impressionen, weil ich habe ihn tatsächlich auch selber noch gar nicht gesehen. Ja, danke, dass du mich fragst. Hätte ich ja gar nicht mit gerechnet, dass ich auch so viel Interesse stoße. Ja, jetzt fangt schon an. Meine Güte. Civ 5 wird, glaube ich, nochmal um einiges besser. Die Grafik ist natürlich nochmal auf den Standard besser? Der Zeit gebracht. Noch besser? Ja, und was wir auch schon häufiger gesagt haben, es gibt jetzt diese Hexafelder, nicht mehr so viereckige Dinger, sondern so mit sechs Seiten halt, ne? Mehr Ecken. Und mehr Ecken. Eines der Features. Jetzt neu, sechs statt vier. Und man hat so die Möglichkeit, ihr kennt das ja noch so, es gab immer so diese Einheiten-Stacks, diese Stapel, wo man dann in der Stadt 400.000 Einheiten hatte und dann war die Stadt unbesiegbar. Und jetzt ist es so, dass man eben pro Feld nur eine Einheit haben kann. Und dann hat man zum Beispiel im Hintergrund, das hat mich immer genervt, wenn man diese Katapulte hatte. Und man konnte mit den Katapulten aber gar nicht schießen, sondern man konnte wie mit jeder anderen Einheit auch einfach angreifen. Hat dann immer verloren, aber dafür ein bisschen Kollateralschaden gemacht. Und jetzt ist es ein bisschen realistischer, dass man eben mit diesen blöden Katapulten tatsächlich Einheiten katapultieren kann. Aber das ist so unrealistisch. Wie, du kannst zum Beispiel einen Panzer... über die Stadtmauern schießen, oder was? Nee, ich weiß, dass das gerade ein bisschen falsch von der Satzstellung war, aber du weißt ja, was ich meine, dass man dann Steine auf Einheiten schleudern kann. Ach, ja, aber dass man einfach mit Katapulten auch angreifen kann, statt nur verteidigen. Nee, also, du weißt, was ein Katapult ist? Das sind diese Dinger mit dem Korb, wo man Steine reinlegt und dann schleudern die so eine vorsintflutliche Artillerie. Ja. So, und solche Dinger, mit denen kannst du jetzt tatsächlich Einheiten beschießen aus der Entfernung. Beschießen? Ja, aber das konnte man doch immer. Nee, du konntest die immer nur angreifen und hast dann Kollateralschaden gemacht und meistens dabei die Einheit verloren. Ach, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Du konntest zum Beispiel die Stadtmauern reduzieren oder so. Ja, den Angriffsverteidigungswert konntest du reduzieren. Okay. Ja, aber du konntest... Du konntest keine Einheiten töten. Nö, das erklärt einiges. Ich dachte, dass du meinst, dass man Einheiten mit dem Katapult jetzt auch schießen kann. Ja, so hatte ich es auch verstanden. Ja, so habe ich es auch ehrlich gesagt formuliert, aber ich dachte, ihr versteht das trotzdem, weil ihr ja das Spiel so gerne mögt. Ja, aber ich will jetzt auch gar nicht so richtig nerdig in die Tiefe, was das Spielprinzip angeht, aber ich wollte lediglich nochmal herausstellen, dass dieses Spiel kommt und dass sich auch vielleicht jeder einfach kaufen sollte. Wann kommt's denn? Im September. Das ist ja schon bald. Das ist ja perfekt, direkt nach dem Sommer. Ich fühle mich ein bisschen wie schwanger und im September werde ich werfen, weißt du? Das ist tatsächlich wahr, weil der Nils wird ab September, wenn der Sommer dann vorbei ist, wird der Nils untertauchen. Abtauchen. Ja, man findet mich in meinem eigenen Königreich. Und dann heißt wieder, hey Jungs, hat einer von euch Bock, 12 Stunden Civ zu zocken? Ja, mit dir dauert das ja nur eine halbe, weil du greifst ja immer mit deinem ersten Keulenträger schon andere Leute an und wunderst dich, weshalb du dann stirbst. Ja. Ihr Russian werdet auf jeden Fall nicht so viel spielen können, denn ihr müsst mir helfen bei XCOM. Ich bin mir sicher, das hat auch irgendeinen coolen Multiplayer-Modus. Ja. XCOM ist ein gutes Stichwort. Ja, weil wenn wir schon über Lieblingsspiele reden, wo ich bei Nils durchaus den Eindruck gerade hatte, ist es bei mir halt das kleine, feine XCOM Was jetzt endlich irgendwie als Ego-Shooter kommt, was es auch schon mal vor einer Weile als Ego-Shooter gab, ich glaube dann aber nicht rauskam, sondern gecancelt wurde, wenn ich mich nicht ganz irre, es gab ein paar Mods und ähnliches, aber ja, ich bin einfach nur tierisch froh, dass die Serie fortgesetzt wird. Das ist einfach nur ein weiterer Sargnagel, weiterer in der Serie wahrscheinlich. Ich kann ja mal kurz nachmachen, ich habe den gestern hier den Trailer gezeigt, dem Simon, ich habe kurz die Reaktion vom Simon nachmachen, ich so, ey Simon, komm doch mal rüber, hier ein neues XCOM, bist du auch XCOM-Fan? Ja, ja, mal gucken, dann sieht er, es ist ein Ego-Shooter, ah, ich weiß, also, ja, das, also, hey, Moment, ich glaube, das wird ganz geil. Ja, ich meine, ganz so war die Reaktion. Es gibt zum Beispiel, sie haben ganz neu was gemacht. Es gibt irgendwie jetzt, statt Aliens irgendwie mit ihrer Untertasse landen, gibt es wahrscheinlich, soweit ich das dem Trailer entnehmen kann, so ein Schleim oder irgendwas, was eben auch die Leute infiziert und was irgendwie auch sich so durch die Gegend wuselt und auch über Tische in Häuser rein und eben einigermaßen akkurat einfach so vor dem Spieler flieht oder ihn angreift. Und das fand ich schon ganz cool. Vor allen Dingen, weil dann auch im Trailer halt darauf hingewiesen wurde, dass man das erforschen muss und dass man das dann auch produzieren muss. All diese Sachen, die ich immer ganz geil fand bei XCOM. Also da bin ich halt von mir aus Ego-Shooter, wenn mir ein bisschen Strategie bleibt und ich dieses XCOM-Gefühl habe. Da bin ich halt auch total neugierig, wie die diesen ja nicht unwesentlichen und eigentlich auch den hauptmotivierenden Teil des Spiels, für mich zumindest diesen Strategie-Part und den Forschungspart, wie die den halt sinnvoll in so ein Ego-Shooter-System einbauen und auch gleichzeitig, wenn es Multiplayer oder Koop geht, wie man das dann halt macht, dass man ja Sachen findet, erforscht, ausbaut und so. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil bislang sieht es einfach nur aus wie ein Ego-Shooter. Ja, man hat ja auch noch die Elemente, wo man von der Mission zurückkommt und dann in der Basis rumläuft. Wobei ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, inwieweit man die Basis dann noch ausbauen kann oder ob das einfach nur so die Homebase ist und man da vielleicht erst weitere Räume im Laufe der Zeit gescriptet, wie auch immer, baut. Ich fände es ja cool, wenn man wirklich auch einen Strategiepart hätte, wo man es von oben sieht, Räume reinbauen kann und dann wie ein Dungeon Keeper weiter im Ego-Modus rumläuft. Fände ich schon schön. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Nett. Ich find, auf jeden Fall ist es ein heimlicher Geheimtipp. Reiner Action-Part bei dem Spiel, dann weiß nicht, ist es nicht mehr das Spiel. Also weil gegen Aliens in Ego-Mode schießen, das kann man ja auch mit anderen Titeln. Wenn es wirklich XCOM ist, irgendwie, dann finde ich auf jeden Fall. Das wird es, glaube ich, nicht haben. Ja, so, aber nur weil es das nicht haben wird, kann ich das ja trotzdem blöd finden, dass es den nicht haben wird. Und ich finde es sehr blöd, dass es den nicht haben wird. Es gab genug, du kannst zwischen fast 10 XCOM-Strategietiteln wählen, so ungefähr. Wovon sie alle nicht mehr so gut sind wie die Originale, würde ich mal einfach so behaupten. Und deswegen bin ich ganz gut, dass sie die Serie mal versuchen, in ein anderes Genre reinzutragen. So. Es wurde ja schon mal, erinnert ihr euch noch an Command & Conquer Renegade? Das bringe ich immer das Beispiel, wenn es um Ego-Shooter mit Verknüpfung von Strategiespielen gibt. Das war ja dieses, wo man gedacht hat, okay, einer ist der Commander und macht oben quasi, hat eine Karte und steuert so die Einheit und produziert die neue. Und du kannst dann im Ego-Modus auf die zugreifen. Ich habe das gespielt ein bisschen. Ja, ich finde es auch von der Idee und von dem Prinzip immer noch eine geile Idee. Wenn das wirklich so umgesetzt ist, dass beide Modi, also der Strategie-Modus genauso sinnvoll ist wie der Action-Modus, dann kann man nämlich wirklich sich mal Leute zusammenziehen, zum Beispiel einen begabten Ego-Shooter und einen begabten Strategiespieler und dann könnte man da wirklich geil was rocken, ja? Selbst wenn man das selber macht, ist es, finde ich, auch immer eine Abwechslung, ja. Wenn man dann eine längere Action-Passage hat und dann hat man mal wieder ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen, weil man dann, bei Dead Space zum Beispiel hätte ich mir das gewünscht, dass ich auch mal 2-3 Stunden durchschnaufen kann, nachdem ich 5 Minuten Ego-Shooter gespielt habe. Das fände ich ganz nett. Aber sonst finde ich übrigens, der Trailer sieht ziemlich gut aus. Ja, es ist wie immer, es ist halt so ein paar schöne Szenen gezeigt und ja, ein bisschen Render dazwischen und ein paar Sätze. Ja. Ist schon okay, also es ist vielversprechender. Also das sieht jetzt für einen, der sich mit der Serie überhaupt nicht auskennt, vielleicht relativ unspektakulär aus, aber es ist auf jeden Fall besser als die meisten anderen Ansätze, die ich zum Thema XCOM dann noch schon gesehen habe. So, wenn ich jetzt an Enforcer denke, was dieser Wing Commander-Clone war in der XCOM-Serie, Enforcer war, glaube ich, der Ego-Shooter-Clone. Es gab auf jeden Fall sind die Außerirdischen sehr aktuell aus, weil die nämlich aussehen wie die Ölpest. Vor Amerikas Toren. Das wird einer der Erfolgsgründe sein, ja, glaube ich. Glaube ich auch. Das, vielleicht drehen die das noch so, dass es eben keine Aliens sind, sondern eben das Ölmonster. Übrigens liegt mir schon die ganze Zeit was auf der Zunge, was brennt wie das Höllenfeuer. Es ist sehr wichtig. Und zwar hat der Wise getwittert, dass es nämlich eine Ankündigung von Warner Brothers gibt, oder beziehungsweise das auf dem Warner Brothers Stand bei der E3. Batman Arkham Asylum 2. Gezeigt wird. Ganz kurz, ich will nämlich noch was zu XCOM kurz sagen. Okay, machen wir. Ich wollte es nur eben loswerden, bevor ich es vergesse, reden wir gleich drüber. Sehr geil, weil dazu wollte ich auch was sagen. Aber Zu XCOM wollte ich nur sagen, dass das ja von den Bioshock-Leuten kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Der neue XCOM-Teil wird entwickelt von 2K, die auch Bioshock gemacht haben. Und dass die schon irgendwie auch was atmosphärisch drauf haben, denke ich, ist klar. Aber haben die auch was strategisch drauf? Ja, wenn man mal ehrlich ist, ist das jetzt auch nicht mehr das große Hexenwerk, das Prinzip hinter XCOM zu verstehen und vielleicht irgendwie umzusetzen. Wenn man halt sagt, man kann nichts im Gebäude, man kann keine eigenen Gebäude bauen, nimmt man halt schon mal so ein Teil weg. Und wenn man sagt, man kann keine Waffen erforschen und dann produzieren, nimmt man auch noch ein Teil weg. Wenn du jetzt sagst, BioWare, gehe ich natürlich davon aus, 2K. Bioshock. Meine ich ja, Bioshock. Gehe ich von aus, da gab es ja ähnliche Systeme auch zum Zusammenbauen und Einkaufen und ein bisschen Ressourcenmanagement. Natürlich war es primär ein Ego-Shooter, ist klar. Aber da habe ich dann doch schon Hoffnung, dass die diese wichtigen Punkte auch erkennen und vielleicht umsetzen. Ich habe nichts dagegen, wenn es kleiner umgesetzt wird oder ein bisschen mehr an den Rand geschoben wird. So dann, ja, wenn das Spiel dazwischen immer noch geil ist, gerne. Also warten wir es ab, ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt Arkham Asylum 2, also vielleicht kannst du nochmal wiederholen, die zeigen tatsächlich Arkham Asylum 2 oder was? Also, wenn man mal auf e3.gamespot.com geht, da gibt es so eine Grafik, einen Showfloor, wo eben quasi die Anordnung der einzelnen Stände zu sehen ist. Und da gibt es auch eine Bienenwabe, einen Platz quasi für Warner Brothers. Und wenn man den mal anklickt, dann steht unter Featured Games Lego Harry Potter 4.3 und Yay. Batman Arkham Asylum 2. Und das soll mir jetzt einfach mal ausreichen, um darauf zu vertrauen, dass tatsächlich der zweite Teil von Batman da gezeigt wird. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Ich habe, wie gesagt, bislang noch kaum was davon gehört im Rahmen der E3, aber das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn sie da ein bisschen was Spielerisches zeigen. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass sie sich ruhig ein bisschen Zeit lassen sollen, weil ich keinen Bock habe auf ein gerushtes Spiel. Also lieber, Leute, ich weiß, das Ding war erfolgreich, ich habe viel verkauft und wollte direkt den Erfolg nachmachen oder dem nacheifern, aber lasst euch Zeit, bringt genauso ein cooles Spiel raus wie beim ersten Teil, vielleicht ein bisschen länger und dann warte ich auch gern noch ein Jahr. Aber ja, ich freue mich natürlich heftigst auch auf neues Gameplay-Material zu dem Spiel. Bislang gab es ja nur so einen Trailer und ja, ich kann mich immer nur wiederholen. Für mich das Spiel des Jahres letztes Jahr. Was haben wir noch an Spielen? Wir haben noch eine Menge. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt wieder nochmal mehr in die Action-Ecke oder wollen wir die Kunst-Ecke? Oder die Action-Ecke. Action kann ja auch Kunst sein. Ja. Moment, da würde jetzt Bulletstorm natürlich irgendwie reinpassen. Nee. Ja, gehen wir mal einfach in was ganz anderes, nämlich die Adventure-Ecke. Monkey Island 2, Special Edition. Oh, ja, cooler Trailer. Mit so ein bisschen so Retro-Liebe wird versprüht in dem Trailer. Absolut. Finde ich toll. Und vor allen Dingen auch sieht es, wenn das die Ingame-Grafik ist, was man am Ende sieht, ist das Ding schon sehr schick. Sieht tatsächlich aus wie ein animierter Kurzfilm. Man kann immer noch drüber streiten, ob jetzt Guybrush Threepwood die Locke an der richtigen Stelle hat und so, aber ich finde den Stil auch schon verträglicher als vom ersten. Also obwohl es ja doch ein ähnlicher ist. Für mich ist klar, an den Charme der Originale wird so oder so nie was rankommen. Da kannst du machen, was du willst. Aber wenn man mal sagt, okay, es wird neu umgesetzt und grafisch verbessert, dann finde ich das absolut in Ordnung, so wie es aussieht. Was ich toll fände, ich glaube es nicht, aber aufgrund des Trailers könnte man den Eindruck gewinnen, dass es so eine abgedatete Version von Monkey Island 2 ist, wo vielleicht, ich glaube es ja nicht, auch Rätsel eingebaut sind, die vielleicht darauf basieren, dass man zwischen den beiden Versionen hin und her springen muss oder ähnliches. Sowas fände ich super. Das wenn man noch smart, irgendwie wäre eigentlich cool. Noch so ein paar kleine Gimmicks eingebaut hätte. Ich gehe aber nicht davon aus. Ich denke, das war nur der Trailer und ist halt so produziert, aber es wäre halt schön, wenn es Elemente im Spiel gibt, die so draufgesetzt noch wären und das benutzen. Man sieht ja in pixelig, erkennt man oft Sachen ja nicht. Sieht jetzt gerade, also wenn ihr jetzt gerade zuseht, dann seht ihr ja auch, dass gerade noch die alte Grafik gezeigt wird und gleich switchen sie quasi in die gleiche Szene mit der neuen Grafik. Und ich musste spontan halt auch dran denken, wie der Nils auch gerade gesagt hat, weil die Grafik wirklich cool ist und die Animationen so butterweich sind, dass, ja, ich könnte mir wirklich irgendwie so einen Monkey Island Pixar-Film vorstellen. Also nicht von Pixar, die sind mir zu brav, aber generell so in der Grafik, das sieht schon geil aus. Ihr seht es ja jetzt selbst. Aber Disney könnte den machen. Ich hätte auch schon eine Idee, wie wir den nennen. Wäre es mit Pirates of the Caribbean? Das ist, meinst du, ein bisschen abgefahren? Sowas wird nie funktionieren. Ja, glaube ich auch. Stimmt. Lass den Gedanken verwerfen. Gab es doch jetzt auch ein Spiel. Stimmt. War es Herr der Ringe? Nee, doch. Herr der Ringe gab es auch ein Spiel. Aber nee, es gibt tatsächlich auf Pirates of the Caribbean auch ein neues Spiel. Hätten wir auch noch drauf eingehen können. Gibt es Trailer zu, aber ja. Aber ja, du willst doch nur Zeit schinden gerade. Zeit schinden? Nee, ja. Überhaupt nicht. Ich hab zum Beispiel noch eine Sache, die mir wirklich auf dem Herzen liegt. Die kann ich gerne jetzt ansprechen. Ich dachte, du willst noch was sagen. Nee. Und zwar ist das, glaube ich, gar nicht im Rahmen der E3 passiert, aber da es zeitmäßig zusammenfällt, tue ich einfach so, als wenn. Und zwar gibt es ja schon seit längerem einen Rechtsstreit zwischen Bethesda, die Fallout 3 gemacht haben, und Interplay, die Rechte an Fallout an Bethesda verkauft haben, mit der Einschränkung, dass sie sich das Recht auf ein MMO beibehalten haben. Dieses MMO allerdings musste bis zu einem Stichtag X, der in der Vergangenheit liegt, in der Entwicklung sein. Das heißt, Interplay muss nachweisen können, dass ein Fallout-MMO in voller Entwicklung steht, sonst hätten sie eben das Recht daran verloren. Und Bethesda hat eben behauptet, Interplay hätte das nicht nachweisen können. Interplay hat gesagt, doch. Und da gab es jetzt eine längere Gerichtsverhandlung. Ich glaube, der Stand ist der, dass Interplay Recht bekommen hat für den Moment. Gibt ja mehrere Instanzen. Und jetzt haben sie auch eine Website aufgemacht, wo man quasi sich registrieren kann, um Infos zu bekommen. Und ich glaube sogar auch, um für eine mögliche Beta sich anzumelden. Da sind dann auch, ich glaube, 5-6 Screenshots zu sehen, wo man eben Fallout ein MMO sieht, was eben aber nicht von Bethesda, nicht von den Fallout 3-Machern kommt, sondern von Interplay, die eben Fallout 1, 2 und Fallout Tactics gemacht haben. Wahrscheinlich haben die drei Praktikanten eingestellt, die jedermann eine Skizze gemacht haben und dann sind die im Gerichtssaal, hier ist doch der Beweis, also so ungefähr stellen wir uns die Karte vor, und einfach so ein Kreis mit einer exakt Palme so, drauf. Exakt genauso hat Bethesda argumentiert. Wie will man denn beweisen, dass die in Entwicklung sind oder nicht? Also, ja, das ab ist wann beginnt genau der Streitpunkt. Ernsthafte Gerichtsabschriften gelesen von den Argumentationen der Anwälte. Und da hat Bethesdas Anwalt nämlich genau so argumentiert, dass die Teamgröße von Interplay gar nicht dafür ausreicht, um eben ein MMO herzustellen, weil das eben so viele Ressourcen und so viel Manpower braucht, dass die das quasi gar nicht stemmen können. Und das war auch so ein bisschen die Hauptargumentation von Bethesda. Und Interplay hat eben natürlich gesagt, es ist anders und wir haben hier die Beweise. Hier, das haben dann irgendwelche Artworks und so weiter gezeigt. Wie weit die jetzt letztendlich sind, das weiß ich nicht, aber da man jetzt eben sich auf dieser Website anmelden kann, könnte es dafür sprechen, dass es tatsächlich was Vorzeigbares gibt, oder aber es ist nichts weiter als ein taktischer Schachzug. Also man darf natürlich auch wirklich daran zweifeln, ob gerade Interplay wirklich noch so aufgestellt ist, dass sie so ein MMO, und ich meine Fallout-MMO kannst du ja nicht einfach irgendeinen Scheiß abliefern jetzt. Vor allem, wenn du alles im Grunde neu auch machen musst. Das würde mich, also ich finde, also die Zweifel durchaus berechtigt. Was mich interessiert an dieser ganzen Thematik ist, bedeutet das im Umkehrschluss, dass Bethesda gerne ein MMO machen würde? Oder wollen sie einfach die Option zumindest haben wahrscheinlich? Ja, also, das ist ja bares Geld davon wahrscheinlich. Aus. Also das absolut, die haben, der Erfolg von Fallout 3 ist ja gigantisch gewesen. Die liefern ja nicht umsonst jetzt auch mit New Vegas den nächsten Teil nach. Und bei MMO ist unglaublich viel Geld zu machen. Man sieht das ja bei World of Warcraft, 10 Euro oder 12 Euro Gebühren im Monat bei 100 Millionen Leuten, die das monatlich bezahlen, die scheißen ja das Geld raus. Klar, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das wollen. Mit Sicherheit ist vielleicht auch ein Grund, dass sie nicht wollen, dass dieses Franchise besudelt wird durch einen Titel, der eben nicht so viel Qualität hat, weil das ja natürlich auch ein bisschen Trittbrettfahrerei ist, wenn Interplay jetzt auf einmal wieder Fallout macht. Denn Bethesda hat die Qualitätslatte ja ziemlich hochgelegt. Also hier steht zum Beispiel, ich habe gerade mal nach Fallout Online gesucht und bei Wikipedia US einen Eintrag gefunden. Und da wird Brian Fargo zitiert, der ursprünglich für den Pitch verantwortlich war für das Fallout-MMO. Und der sagt, du brauchst 100 Millionen Dollar, bevor das Spiel überhaupt in die Läden kommt. Also 100 Millionen Dollar gehen einfach nur für Server und Planung und was weiß ich, was bei einem MMO da noch alles gemacht werden muss. Und das ist natürlich eine Entwicklungssumme, die zwar heutzutage Spiele haben, aber auch nur bei den ganz Großen, die GTAs und Red Dead Redemptions dieser Welt. Ob Interplay das wirklich stemmen kann, warten wir es mal ab, aber es gibt zumindest eine Website. Vielleicht wird es ein Flash-Game. Nee, ein Browserspiel. Ja, okay, das wäre lächerlich. Aber in den Grafiken, an den Screenshots hat man schon gesehen, das sieht dann doch alles auch ein bisschen Comic. Also man sieht ganz klar, dass es Fallout ist vom Stil her, aber es ist grafisch jetzt auch nichts, was Crysis nahe kommt, sondern eher was World of Warcraft vielleicht nahe kommt. Zerstörte Welten gab es auch in Silent Hill. Ja, super Überleitung. Zerstörte Seelen. Ja, das auch. Ja, genau, kann man darüber vielleicht mal reden, auch wenn der Wolf nicht da ist. Was er garantiert genauso schade findet wie ich jetzt in dem Fall, weil ich seiner Meinung da einfach am ehesten jetzt vertrauen würde. Ihr arbeitet doch mit Wolf zusammen. Wie würde der denn jetzt reagieren? Ja, also das ist der ein Wolf Sträf, ist man spielt einen Sträfling. Ein ganz aufgeglichener Charakter. Achso, du willst erst Wolf charakterisieren, dann mach mal. Nee, der Gag ist auch gezündet und ist in voller Blüte explodiert. Nee, ich weiß nicht. Sollte man nicht gleichzeitig reden. Ja, ich bin kein Silent Hill-Fan. Ich weiß nicht, ich glaube, Wolf ist ähnlich wie mit Lost bei Silent Hill. Das heißt, total enthusiastisch und der würde sich derbe freuen und würde sehr viel gerne erzählen, wenn er jetzt hier wäre, was er aber nicht ist. Ja, ich habe es mir aber angeguckt, aber bin natürlich keine würdige Vertretung von Oberfan Wolf jetzt. Und obwohl auch da wieder viele jetzt in Foren und so am Meckern sind, fand ich das eigentlich ganz ansprechend so. Also ja, man kann ja sagen, also es gibt einen neuen Charakter, ist ja klar, gibt's ja immer. Und der Twist dieses Mal ist eigentlich, dass es, zum einen habe ich es nicht schneien sehen, ich habe es nur regnen sehen. Keine Ahnung, ob jetzt nach Eis irgendwie ein neues Element reinkommt oder so. Früher war es ja dann immer Schnee, beziehungsweise ja eigentlich Staub. Jetzt spielt man einen Sträfling, der quasi entkommt und dann in der Stadt landet, was ja irgendwie das System an sich von Silent Hill so ein bisschen ad absurdum führt, weil da sind ja dann eher die Leute, die Mist begangen haben, es sich selbst aber nicht eingestehen, weil das ja Ganze auch so psychologisch und bla und geht ja immer, ist ja eher eine Reise in den Spielcharakter, in die Psyche des Spielcharakters. Und da weiß man ja schon, okay, er hat irgendwas Mieses verbrochen, jetzt ist eher nur die Frage, was, ich weiß nicht genau, vielleicht ist damit so ein bisschen schon was weggenommen vom typischen Silent Hill-Gefühl. Andererseits ist es aber vielleicht gerade deswegen auch reizvoll, weil es mal ein Charakter ist, der von vornherein, sage ich mal, moralisch einen Stempel bekommt. Also vielleicht die Idee ist ja, glaube ich, so wie ich das verstanden habe aus dem Trailer, dass das ein Gefangener ist, der in die Stadt kommt. Es handelt sich wohl um einen Gefangenen und dadurch, dass er ein Gefangener ist, kann man davon ausgehen, dass der böse ist. Da meinte ich ja gerade. Ja, ja, genau. Und dadurch die Stadt quasi das widerspiegelt irgendwie alles. Und das ist ja von der Konzeptidee interessant. Man muss allerdings auch sagen, ja, dass es ein Silent Hill ist von einem neuen Entwickler, von irgendeinem tschechischen Team Wetka oder irgendwie so heißen. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Aber auch ein nicht mehr dieser Typ, der die Musik dazu gemacht hat, Yamuto oder ich werde eh gelünscht von den Silent Hill-Fans, mir auch egal. Was ich sagen will, ist, dass da ja, jetzt andere Leute mal das Silent Hill-Universum interpretieren und sich dem annehmen. Und das kann natürlich super werden, kann aber wie immer, wenn sowas passiert, auch die Fans, die Hardcore-Fans der Ursprungsreihe derbe enttäuschen. Ja, das wird so ein Ding, was sicherlich wieder die Gemeinde so ein bisschen teilen wird. Aber dieses Mal befinde ich mich doch eher auf der Seite derer, die hoffen, dass da oder glauben, dass das ganz cool werden könnte. Also es hatte einen neuen cineastischen Ansatz. Es war nicht mehr ganz so wie das, was man vielleicht von Silent Hill jetzt kennt. Vielleicht orientiert sich die Serie jetzt auch ein bisschen mehr am Film. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirkte es für mich sehr cineastisch und auch ganz cool. Hat mir eigentlich gefallen. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist der Charakter an sich, der vom Gesicht her ein bisschen komisch aussieht. Haare auch. Irgendwie fand ich jetzt nicht so, kein Gesicht, was sich einbrennt. Und dass Yamaoka nicht dabei ist, ist natürlich auch irgendwo schade. Aber wie du auch meintest, so, wenn eine Tür zugeht, gehen Fenster auf und ich glaube, das ist ein guter Anfang, ein guter Grund, um vielleicht irgendwas wirklich neu zu machen. Und das ist ja eigentlich für eine Serie wie Silent Hill, wenn man ehrlich ist, auch nichts Schlechtes, weil es die Serie dann auch schon eine Weile gibt. So. Also jedes Final Fantasy hat ja auch irgendwie ein bisschen immer ein anderes Setting und ähnliches. Also mal gefällt es einem und mal nicht. Und Silent Hill ist ja gar nicht so weit hinten dran, wenn ich das mal überlege. Gibt's ja jetzt schon, es soll der 8. Teil sein, haben wir vorhin nachgeguckt, glaube ich. Das ist ja echt schon, das sind ja schon Final Fantasy Dimensionen und das gibt schon ein bisschen länger als Silent Hill, wenn man es mal überlegt. Damit die auf Silent Hill 8 kommen, haben sie aber auch jedes Spin-Off dazu gezählt. Wenn du jedes Final Fantasy Spin-Off dazu zählst, hast du 300 oder so. Also da hast du wahrscheinlich schon berücksichtigen. Ein Spiel, was ich noch irgendwie auf dem Zettel habe, wo ich noch vor 2 Tagen mehr oder weniger drüber abgelästert habe, aber das hat sich so ein bisschen geändert, nachdem ich eine Präsentation gesehen habe bei Game Trailers TV, wo sie auch dann auf einen Stand auf der Messe hatten und die Entwicklerdaten, die das vorgeführt haben, war Assassin's Creed Brotherhood, und zwar der Multiplayer-Modus. Und den haben die da vorgeführt und der hat mich irgendwie geflasht. Also ich weiß nicht, ob es wirklich gut wird, aber in meinem Kopf ist das eine ziemlich geile Idee, wenn man online spielt. Erinnert ihr euch noch an diese Half-Life-Mod The Ship? Mhm. In die Richtung geht es so ein bisschen, ja, dass man quasi, du kriegst einen Auftrag, du musst irgendeinen anderen Spieler töten und der hat aber auch einen Auftrag, irgendjemand anderen zu töten. Und dann geht's halt darum, fressen und gefressen werden. Und du musst dich dann halt tarnen und eventuell sitzt du auf der Bank bei Assassin's Creed und das bist dann unsichtbar oder nicht zu entlarven als Bösewicht für den normalen Spieler. Und der läuft quasi an dir vorbei, dann stehst du von der Bank auf und bist halt der Böse und kannst ihn von hinten abmurcheln oder springst oben von einem Haus auf ihn oder so Geschichten. Das stelle ich mir schon so ein bisschen Left 4 Dead 2-mäßig vor, gepaart mit der ja recht flotten Steuerung von Assassin's Creed 2. Also ich kann mir vorstellen, wenn die das gut machen, dass das eine sehr schöne, abwechslungsreiche Multiplayer-Orgie werden könnte. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also wenn das wirklich ist wie bei The Ship, ich fand das Konzept von The Ship sehr cool, weil eben, wie du sagtest, jeder einen Auftrag hat, aber keiner weiß, welchen der andere töten muss. Ja. Und wenn man dann irgendjemandem über den Weg gelaufen ist, ist immer das Gleiche passiert. Beide sind stehen geblieben. Haben sich angeguckt. Haben sich umkreist, weil sie ja in gegensätzte Richtung mussten. Haben sich umkreist und geguckt, passiert da irgendwas? Und dann sind beide ihrer Wege gegangen. Weil man per se jedem gegenüber erstmal misstrauisch ist. Ja, genau. Und das ist bei Assassin's Creed 2 ist ja so, dass eh so viele Leute rumlaufen, NPCs und keine Ahnung, dass du im Prinzip gar nicht weißt, ob der jetzt vor dir läuft oder hinter dir. Und du musst einfach schnell unterwegs sein und eventuell, wenn du eine Sekunde zu lange überlegst und die Orientierung verlierst oder so, bist du vielleicht schon am Arsch. Und gleichzeitig gibt es jetzt irgendwie so ein Radar, du erfährst dann irgendwie, ja, der Assassin oder so ist in deiner Nähe oder so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du dann so einen kleinen Adrenalinkick kriegst. Und ja, weiß ich nicht. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Im November kommt's raus. Ich glaube, 16. November ist der Release. Und dann werden wir dem Ganzen mal hier einen Versuch starten. Aber vielleicht ist es ja ein Beef-Spiel, in dem ich überragend bin. Was ist denn das für eine Lache gerade? Nein, das kann gut sein, weil das Spiel, in dem du überragend bist, muss ja eh noch programmiert werden. Ja. Und, im Übrigen kommt ja, wo wir gerade auch längere Zeit über Silent Hill gesprochen haben, das schreibt hier gerade Fnglui über Twitter, der zweite Teil zum Silent Hill Film 2011 in die Kinos. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen von der Story her ähnlich, weil es macht ja Sinn, wenn die dann auch zeitgleich vielleicht erscheinen, dass es ein ähnliches Universum ist. Film und Spiel, oder? Marketingtechnisch. Gucken mich alle blöd an. Eddie ist gerade am Tippen. Redest du gerade von Lee? Was? Nein, ich rede davon, dass es ja so ist, wenn irgendjemand ein Spiel oder wenn irgendjemand einen Film rausbringt, wie jetzt zum Beispiel Avatar, dann kommt zeitgleich zum Release des Films immer das Spiel dazu. So wie bei Tron jetzt. Ja, wie fast bei jedem Blockbuster. Ja. Und das Spiel ist ja meistens schlecht. Weil aber sie gar nicht genug Zeit haben, um es zu entwickeln. Exakt, weil man sich nach dem Film richten muss, wann der rauskommt und so weiter. Und was ich gerade meinte ist, wenn jetzt ein zweiter Teil vom Silent Hill Film in die Kinos kommt und gleichzeitig auch ein Spiel in der Entwicklung ist, dann liegt es ja nahe, dass das Marketing für beide irgendwie in dieselbe Richtung zielt und die dann sich gegenseitig befruchten sollen und vielleicht deswegen auch thematisch miteinander zusammenhängen. Also würde normalerweise Sinn machen, aber ich glaube, bei so einem Spiel beziehungsweise bei so einem Film wie Silent Hill ist da die Gefahr nicht so groß, weil erstens basierte der Film auf dem Spiel und kam ja lange, nachdem die Reihe schon erfolgreich war. Während bei Avatar zum Beispiel ist es ja so, da will man direkt starten auf allen Ebenen. Und bei Tron ist es jetzt zum Beispiel genauso, zu Tron, dem Remake oder der Fortsetzung, wie man es auch nennt, die jetzt demnächst ins Kino kommt, kommt jetzt auch das Spiel, wurde auf der E3 gezeigt. Ich habe mir es angeguckt, weil ich mich auf den Film tierisch freue. Und das Spiel, wirklich, meh. Also nicht wirklich geil, grafisch ein bisschen mau, sieht ein bisschen aus wie Mirror's Edge aus der Third-Person-Perspektive. Dadurch, dass die Tron-Welt eh keine Texturen hat, sieht die Grafik auch entsprechend scheiße aus, weil es im Prinzip nur schwarze Wände gibt. Und spielerisch habe ich da wirklich nichts gesehen, was ich nicht schon tausendmal gesehen habe. Und da ist wirklich der klassische Fall von, okay, wir müssen irgendwie ein einigermaßen zeitgemäßes Spiel rausbringen, das aussieht wie der Film und ja, dementsprechend wahrscheinlich auch Murks ist, also ohne es jetzt wirklich gespielt zu haben, aber ich erwarte von dem Spiel überhaupt nichts und die Trailer haben mich in meiner Erwartungshaltung eher noch unterstützt, ihr seht es ja auch gerade. Aber bei Silent Hill weiß ich nicht, ob das ist ja eh ein Film, der nicht im Mainstream läuft, wo die wo die eh nur die Freaks reingehen. Und da weiß ich nicht, ob die wirklich das Spiel anpassen auf den Film. Vielleicht ist es so, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist eher bei richtig krassen Blockbustern so der Fall. Avatar, Tron und so. Ja, müssen wir abwarten. Gerade schreibt jemand über Twitter, Griechenland hat den Ausgleich geschossen. Es steht jetzt 1-1. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an alle Griechen. Schade, dass Gregor nicht da ist. Ja, stimmt, der würde sich freuen. Wer hat das Tor geschossen? Gekas? Kann ich nicht lesen, steht auf Griechisch hier. Tüknok oder so. Okay, ja, ich habe noch mehr Spiele. Habt ihr keine mehr? Ja, doch, aber okay. Wir holen auch ab und zu mal Luft. dann fange ich jetzt mal an mit The Journey. Habt ihr denn da die Bilder gesehen, ihr beiden? Das neue Spiel von den Flower-Machern. That Game Company und jemand, dessen Karriere ich sehr genau verfolge. Und die haben deine eigene? Wie bitte? Deine eigene? Neben meiner eigenen bin ich mal da ganz hinten dran. Nein, also es ist ein echt schönes Spiel. Es sieht aus wie so ein, hat einen ganz komischen Look, den ich jetzt nicht genau definieren kann. Sieht ein bisschen pastell gemalt aus, auch so wie das neue Zelda, allerdings ein bisschen noch mehr. Und man sieht hier endlose Wüsten, Canyons und ähnliches und auch eine zusammengestützte Brücke, die ein bisschen aussieht wie aus Shadow of Colossus. Also es hat auch so ein bisschen den Stil. Und scheinbar läuft man halt da rum, guckt sich die ganze Gegend an, erlebt Abenteuer und vor allem trifft auf dem Weg dann online Leute, die auch gerade da durchlaufen. Und man schließt sich dann so hier wie, weiß nicht, der dunkle Turm zu einem Quartett zusammen. Und so steht das auch hier. So steht es dann auch hier. Und erlebt Abenteuer, die man dann weitererzählen kann. So habe ich es gerade im Factsheet entnommen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Auf jeden Fall schon mal gut. Das, also es kann ja kein MMO sein, weil sonst würde man so viele Leute auf dem Weg treffen, dass man irgendwann sagt, ich will alleine sein. Ja, aber das System ist ja nicht neu. Das gab es ja bei Test Drive Unlimited auch schon, dass man rumgefahren ist und dann eben ab und zu mal einen, jemanden, der auf demselben Server gelandet ist, auch fahren sieht. Und ja. Der kommt einem entgegen, man sieht seinen Namen, kann ihm hinterher, kann ihn nerven. Und es werden immer so ab und zu Leute eingestreut. Also du selbst weißt nicht, auf welchem Server du bist und die anderen aber auch nicht. Also man filtert da einfach alles raus. So. Also da sind da nicht dann irgendwie 1 Million Leute gleichzeitig, aber du bist dann halt auf Server 1 und da sind vielleicht, ich weiß es nicht, wie viel können da sein? Also es ist ja kein, wie du meintest, kein MMO. Ich sehe jetzt auch hier nicht irgendwie eine Angabe, wie viele Spieler dann insgesamt, sage ich mal, online sind in einer Welt. Aber lass es ruhig auch mal, lass es von mir aus nur 36 sein oder 40. Hast du da mal Infos zu gefunden, ob das ein Download-Spiel wird, wie bei Flower auch? Nein, das wird PSN, das ist schon dann dieses, also deswegen denke ich, es wird auch ein bisschen reduzierter. Ja. Aber verdammt, das hat echt einen Stil, wenn ich hier sehe, also auf der einen Seite sehe ich diese Brücken hier wie in Shadow of Colossus, dann das zweite Bild ist eine endlose Wüste mit Grabsteinen, da scheint also schon irgendwie... Das gefällt mir. Oder irgendwie Wasserfälle aus Sand, wenn ich das richtig deute. Scheint irgendwie wie eine ziemlich öde Version von Second Life. Das ist so schlecht. Vor allem hier in Hamburg, wo wir einfach nichts haben, nicht mal einen Berg oder eine Düne. Ja. Ich will da hin und ich will da Urlaub machen und ihr werdet mich nicht daran hindern. Ja. Was viele nicht wissen, ist, dass der Simon regelmäßig im Urlaub klettern geht und einfach ein absoluter Naturmensch ist. Er liebt die Berge, den Bach und den Wald. Also das muss man an der Stelle sagen, deshalb ist er ein bisschen fehl am Platz in Hamburg. Ja. Möchtest du noch mal die Geschichte erzählen, als du dir eine Angel gekauft hast? Ja, wir waren zusammen auf einem Hausboot, haben 3 Angeln gekauft und nicht einen Fisch gefangen. Eine Woche lang. Man muss dazu sagen, wir haben tatsächlich versucht, die Angel auszuwerfen. Das Einzige, was passiert ist, dass mit jedem Mal Angel auswerfen, sich 3 Schnüre ineinander verkeilt haben. Ja. Und wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um sie wieder auseinander zu flechten, um dann noch einmal zu versuchen, sie auszuwerfen. Es ist das Gleiche passiert. So viel zum Erfolg mit der Natur. Ich habe sogar einen Wurm, also abends einen Wurm geholt, extra ausgegraben, aufgespießt, reingehalten und der war am nächsten Morgen immer noch da. Und dann habe ich ihn aber auch wieder abgemacht und wieder in den Wald. Das war vielleicht für den sicher auch total straight Erfahrung. Ich sag ja, vielleicht hätten wir unter Wasser, Alter, den ganzen Abend lang. Vielleicht hätten wir das nächste Mal nicht im Swimmingpool sollen, aber gut. Ja. Na gut, genug von The Journey und von unseren privaten Reisen so. Aber das wollte ich nicht unerwähnt lassen, dann, auch wenn man im Moment noch nicht so viel dazu weiß. Aber ey, das sollte man im Auge behalten, ganz klar. Dann würde ich vielleicht nochmal ein Spiel in den Ring werfen. Und zwar hat mich das ja doch einigermaßen überrascht und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Für Xbox Live Arcade kommt nämlich Castlevania Harmony of Despair. Und was daran besonders ist, jetzt denkt man vielleicht erstmal, okay, das ist ein 2D Castlevania à la Symphony of the Night, was eines meiner absoluten All-Time-Favorites ist. Aber was das Besondere an diesem Spiel ist, ist, dass es ein Multiplayer-Koop-Castlevania ist. Und wenn man sich mal so die Spielvorschau oder den Trailer dazu anguckt, dann wird man feststellen, dass das so eine Mischung eben ist aus Castlevania 2D, wie man es kennt, so ein Metroid-Castlevania, gemischt mit N-Plus quasi. Du bist also quasi in dem Riesenschloss mit mehreren Leuten und levelst dich auch hoch, kämpfst gegen Gegner, findest Items, rüstest dich auf und kannst aber dann zusammen Endgegner zum Beispiel platt machen und die Map zoomt dann richtig krass raus und du siehst dieses Riesenlabyrinth, dieses Riesenschloss und siehst ganz unten rechts ist dein Kollege, der kämpft gerade gegen, was weiß ich, 10 Skelette und du bist oben, kämpfst gegen einen Zombie-Piraten oder so. Falsches Spiel. Ja, aber die Frage ist natürlich auch, wie oft sieht man das überhaupt, was die Leute machen? Wenn ich mir jetzt hier diese große Karte angucke, wo man alle mal rumhüpfen sieht, die man wohl sich scheinbar auch dazuschalten kann, dann sind da teilweise Leute auch 3 Bildschirme, 4 Bildschirme weit weg und da kriegst du außer einem kleinen Bild ja auch nicht mehr so viel mit. Nee, aber dann ist es halt wie ein Rollenspiel, wo es auch jeder für sich selbst spielen kann. Und du kannst dann sagen, ey Leute, ich bin hier gerade beim Endboss, kann mal einer helfen? Und dann kommt der zu dir und hilft dir. Also ja, das kann ja auch cool sein. Diablo oder so. So genau, ein zweidimensionales Jump'n'Run-Diablo, keine Ahnung. Also so sieht es für mich jetzt aus. Ich habe natürlich auch meine Zweifel und ich hätte lieber einen Symphony of the Night-Nachfolger statt einem blöden God of War-Abklatsch. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Trotzdem, Xbox Live Arcade, also ich werde mir das Ding definitiv holen und hoffe, einer von euch auch und bin wirklich mal gespannt, wie das Bock macht. Also mit Du mit mir The Journey wagst. Langweile. Was machen wir denn bei The Journey? Wir stehen in der Wüste und machen nichts. Mann, ey, die Harmonie, die Idee entsteht im Kopf. Die Geschichte, der Film, was auch immer. Okay, können wir einfach nebeneinander stehen und die Augen zumachen. Ja. Ihr seid einfach unglaublich langweilige Menschen. Wir können das machen. Einfach nicht mein Problem. Nein, im Ernst, ich freue mich echt auf Journey. Ich bin richtig gespannt. Mir hat Flower gut gefallen. Ich glaube auch, dass Journey wie Flower ist, nur ohne Blumen. Und ohne Wind. Nee, ich glaube, dass es wirklich interessant wird. Und ich werde es mir auf jeden Fall auch kaufen und ganz alleine spielen, um die Einsamkeit zu genießen. Ja, haben wir denn, ich weiß es gerade nicht, haben wir Portal 2 eigentlich jetzt schon mal gehabt oder nicht? Wir haben es immer wieder uns über Valve aufgeregt, aber naja, so richtig über das Spiel oder den Trailer geredet haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Oder habe ich das nur verpasst? Nee, wir haben tatsächlich noch nicht so über den Trailer geredet, aber ich... Man kann ja auch mal gucken, was die Community gerade sagt oder so. Ja, also man kann auch mal sagen, was man in dem Trailer sieht. Man sieht im Prinzip dieses Enrichment Center, was man aus Teil 1 kennt. Quasi so, als wenn die Natur 50 Jahre versucht hätte, dieses Enrichment Center sich einzuverleiben. Überall sind Lianen und alles ist grün und es wächst da drin. Und auf einmal erweckt das Ding wieder zum Leben und es werden irgendwelche Kuben hin und her transportiert und irgendwelche Plattformen drehen und wenden sich. Und dann ist halt Protagonist, also der Endgegner vom Teil 1 quasi wieder am Leben und begrüßt einen mit den Worten, es ist lange her. Lass uns doch mal Frieden schließen. Für die Wissenschaft. Man hat ja schon drüber spekuliert, ob eventuell durch so eine Art Joint Venture irgendwie das Portal-Universum dann, was ja eh schon so ein bisschen auch Half-Life-Universum ist, zusammen irgendwie gebaut wird und man die Geschichte auf mehreren Ebenen dann erzählt oder eben auch mal aus der Sicht der Portal-Heldin, auch wenn über die und überhaupt das ganze Spiel ja eigentlich kaum was bekannt ist. So, man weiß ja wirklich, da man ja in diesem Cube quasi war, in der Untergrundbasis, hat man ja absolut nicht mitgekriegt, was denn draußen passiert. Und bis zum Ende hat man eigentlich außer ein paar Bäumen und einem Himmel auch nicht viel gesehen. So. Deswegen bin ich gespannt, ob man da irgendwie, ob da so sich was verwebt ineinander. Fände ich ganz cool, weil warum nicht? Also ist ja ein cooles Universum. Ja, aber also mir persönlich, ja, weiß ich nicht. Klar, wenn die das cool machen, ist es cool, weil sie es ja cool gemacht haben. Aber cool gesagt. Ja, irgendwie. Cool gesagt. Nee, aber ich persönlich finde, irgendwie Portal ist so ein Ding einfach, ich will da auf keinen Fall, dass das sich in Richtung eines Ego-Shooters, wie man ihn kennt, entwickelt. Ich weiß, das hast du jetzt auch gar nicht gesagt. Ich will nur, das ist einfach was ich nicht will, wenn ich jetzt im Trailer sehe, dass es scheinbar realistischere Grafiken gibt und so. Du bist mir da hat draußen. Ich bin da auch voll dabei. Ich sag nur, mir hat dieses Minimalistische, mit diesem ganz wenigen, so viel zu erreichen, das hat für mich Portal auch so ein bisschen besonders gemacht. Und als es dann am Ende immer ja mehr aus dem Cube rausging und immer mehr Richtung einem normalen Ego-Shooter ging, auch wenn du keine Waffen hattest, sondern immer nur noch die Portal-Gun, da hatte ich dann so das Gefühl irgendwie, ja, also übertreibt's nicht. Diese Testkammern hatten halt auch schon ihren Charme. Das, weil sie's cool machen, ist ja das dann, Portal. Das ist ja Portal tatsächlich. Wenn man davon redet, sprechen die meisten ja eher über diesen diese geilen Momente, wenn man irgendwie merkt, okay, man ist dieses Testsubjekt und die Maschine hat irgendwie einen Hau weg und man muss oft schmunzeln, aber gleichzeitig ist man halt diesem Test unterzogen. Also das ist ja Portal und nicht, nicht das Ende, wo man versucht genau. rauszukommen. So. Das sehe ich genauso. Naja. Also ich bin aber gespannt. Also ich bin mir sicher, dass die das auch nicht verhunzen werden irgendwie. Nee, glaube ich auch nicht. Also die wissen schon, was sie haben. Also, was du eben sagtest, mit das ist Portal und so, das sehe ich prinzipiell genauso. Ich finde aber auch, und das ist, glaube ich, auch gerade das Faszinierende, diese Stimmung, die da mitschwingt, dass man nicht weiß, wer man ist, wie man da hingekommen ist, wo man ist, was das ist und wie man rauskommt. Und das schwingt, finde ich, auch mit neben dem Gameplay-Element, was ja so ein bisschen auch der antreibende Faktor gewesen ist, das zu bauen, dieser Grundgedanke, dass man da eben zwei Portale hat. Aber ich finde schon, also es interessiert mich schon, das könnte man, finde ich, ausbauen und weiterführen. Was ist das eigentlich für eine Person? Wer sind wir und so? Und das finde ich schon nett, wenn das auch ein bisschen mehr auf diesen Aspekt eingeht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, was ich, stell dir vor, das ist seit 1000 Jahren unter der Erde und der Computer ist deswegen so verrückt, weil er im Laufe der Zeit schon einen an der Klatsche gekriegt hat. Und dann kommst du irgendwann ans Tageslicht und die ganze Zivilisation ist nicht mehr da. Und du hast die ganze Zeit seit Generationen in diesem Bunker gelebt und wurdest in vitro gezeugt. Weißt du, was ich meine? Und irgend so ein Kram. So. Ja, ich persönlich glaube, man wird irgendwann wieder irgendwo drin landen. Also man wird irgendwo wieder mal eingesperrt und landet in einem neuen, weißt du, irgendeiner ehemaligen Versuchsdinger, wo sich GLaDOS dann einnistet und dich weiter plagt oder gefangen hält. Glaube ich einfach, weil das ist das typische Portal-Gefühl. Also ich finde die Idee, dass man rausgeht und wahrscheinlich vielleicht wieder reinkommt oder was ähnliches, finde ich ganz cool. Ich bin gespannt, ich guck's mir an. Ja. Also ich habe dir jetzt nicht widersprochen, du brauchst mich nicht so verwirrt anzugucken. Ich habe nur über meine eigene Geschichte, die ich mir gerade ausgedacht habe, nachgedacht. Und ich glaube, ich finde den Gedanken cool, dass man immer wiedergeboren wird in dieser Institution und man quasi immer derselbe Mensch ist. Und egal, wie oft man wieder rauskommt, man ist immer wieder drin, weil man durch computergesteuerte Reproduktionsvorgänge wiederhergestellt wird. Programmierst dir doch selber. Ich mach das. Ich produziere mir mein eigenes Portal. Nur für mich. So, gerade haben wir einen niegelnagelneuen Vote online gestellt zu Portal. Wir reagieren nämlich auf unseren Gesprächsverlauf. Und die Frage ist, kauft ihr euch Portal 2? Antwort A, definitiv ja. Antwort B, sicher nicht. Und Antwort 3, abwarten, wie es wird. Ich sage jetzt definitiv ja. Und dann machen wir gleich noch einen Vote. Findet ihr die Geschichte von Nils besser als das Original? Ja oder natürlich? Wir können ja auch mal wieder ein paar Fragen beantworten. Ihr könnt uns twittern und zwar an @mtvgame1 in einem Wort und kleingeschrieben. Und dann können wir mal ein paar Fragen von euch beantworten. Also so viele Fragen habt ihr allerdings auch gar nicht gestellt oder so viele Sachen gesagt. Die Frage, die ich hier zum Beispiel von Major Oberfritte lese, ist, was ist denn eigentlich mit Star Wars The Force Unleashed 2? Da gab es einen super Render-Trailer, der mir sehr gefallen hat, wo man richtig Lust wieder kriegt und sagen möchte, Josh Lewis, schnapp dir doch mal so Leute und mach mit denen eine richtig coole Render-Serie statt hier, naja, ich habe es jetzt nicht so wirklich geguckt, aber diese gerenderte Jedi-Serie ist ja wohl nicht so geil, was man so sieht und meinst, hört. Wie heißt es nochmal? Ja, ich überlege auch gerade, wie sie heißt, aber ich will auch nichts Falsches sagen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall fand ich den Render-Trailer cool, aber da weiß man ja auch nie, ja, was kommt nun? Also wie geht's weiter so? Ich meine, du siehst halt einfach, wie er quasi von Darth Vader betrogen wird und alleingelassen wird mit ein paar Troopers, wo man sich halt denkt, ja, ey, mein Gott, bis zu diesem Punkt, das ganze erste Spiel durch, das hat er doch halt eigentlich Ärsche getreten und jetzt lässt du ihn alleine in einem Raum mit sechs Sturmtruppen, das ist doch klar, dass aber der da wieder rauskommt. Aber Force Unleashed ist eigentlich für mich das perfekte Spiel, was man für, ja, Kinect oder Move oder wie eigentlich machen könnte, wenn man es richtig gedacht, macht. Ja. Eigentlich würde sich das doch anbieten. Ich wollte schon immer mal hier die Leute mit der Macht erwürgen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch oft versuchen werden. Klar, einfach weil Star Wars ist und weil da Lichtschwerter mit drin sind und Macht. Wäre doch auch eigentlich machbar. Also wenn dieses Zaubererspiel funktioniert richtig, dann müsste das doch erst recht machbar sein. Ist ja auch Third Person. The Wizard oder wie das Ding hieß. Oh. Für die PlayStation 3 meine ich jetzt. Naja. Bietet sich an, auf jeden Fall. Aber ich finde das ja auch immer schade, wenn man halt wirklich nur einen Render-Trailer kriegt und dann nichts mit Ingame. Wohingegen bei Gran Turismo 5, also man ja wirklich, also Filme kriegt, wo man denkt, ich habe das mit Leuten geguckt, die nicht Games-versiert sind und die meinten, die haben ja einfach nicht geglaubt, dass die Szenen, die man darin sieht, zum Teil halt Ingame sind, weil es natürlich auch die Replays aus dem Fotomodus sind. Aber leck mich am Arsch, sieht das geil aus. Also hat die einer mal gesehen, die Gran Turismo 5 Trailer, ja, wo man diese, Gran Turismo war ja immer bekannt, dass die Replays richtig fett aussahen, ja, und nochmal, als ob da, ja, ich glaube, so war es, auch neue Effekte drüber gelegt wurden oder alles nochmal ein bisschen hübscher gemacht wurde, speziell für diesen Modus. Und jetzt, ja, bei GT5, das sieht einfach echt schön aus. Also Gran Turismo 5 kann kein Mensch mehr was so gut dran aus, finden, dass es einem schon fast Angst macht. Also es ist ja auch seit wie lange jetzt, es ist echt ein, ja, Gran Turismo forever. Ja, also wenn das wirklich auch in flüssigen 60 Frames läuft, dann kann ich auch verstehen, dass es keinen Bedarf an neuen Konsolen gibt, zumindest auf Seiten von Sony oder Sega, Microsoft, weil das Spiel sieht einfach aus, wie nun mal das echte Leben aussieht. Also willst du denn noch, man kann es immer noch besser machen, aber also bei Technik und Autos, in der Reproduktion von Technik und Autos für Spielen, sind wir mittlerweile einfach echt gut. Das sieht einfach, so ein Problem Auto sieht ist, halt echt aus. Man muss Bock haben auf Autorennspiele. Ja, aber wer das, hat das schon? Ja, aber ey, im Ernst, bei Gran Turismo macht das echt wirklich auch Spaß. Also wenn du mit einer kleinen Kackkiste anfängst und dir dann, du freust dich über jedes neue Auto und probierst es aus, so, also ich bin echt kein Rennspiel-Fan, was das angeht, aber sowas macht auch mir Spaß, so. Wenn dann noch die Replays schön sind und man coole Aktionen nochmal sehen kann und es echt aussieht wie im Fernsehen, ist es natürlich, also da kann man, glaube ich, unglaublich viel Zeit mit verschwenden. Mehr Zeit, als die Entwickler wahrscheinlich für die Entwicklung gebraucht haben, so gehe ich von aus. Also ich kenne auch... Es hat alles, NASCAR, Rally... In meinem Freundeskreis gibt es auch wirklich viele Gran Turismo-Fans, die es schon auf der PlayStation 1 gezockt haben, weil irgendwie die halt mit Konsolenspielen eigentlich nichts anfangen können, aber halt irgendwie auto-begeistert sind oder so. Und dann lieben ihr eigenes Auto, was sie dann halt fahren. Normalerweise kannst du ja immer nur irgendwelche Superautos fahren. Aber ein Kumpel von mir, der Alex, der hat dann damals so einen klapprigen Peugeot gefahren. Und den konnte er halt original dann irgendwie, glaube ich, damals da auch fahren. Oder war es ein Ford oder irgendwas. Und das ist dann natürlich schon geil, wenn du das Auto, was du in echt fährst, irgendwie dann da langsam ausbauen kannst. Das kann ich auch verstehen dann bei einem Rennspiel, wenn da irgendwie so eine persönliche Identifikationsnote dann noch irgendwie mitspielt, aber davon abgesehen, also ich bin, jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse Rennspiele, auch ganz einfach aus dem Grund, weil ich unglaublich schlecht bin. Hier könnte jetzt der Nils zum Beispiel sagen, da muss es ja klar, dass du alle Spiele hast, aber tatsächlich Rennspiele, was meine Kritikpunkt an Rennspielen ist immer, dass man Rennspiele kennt man, also man weiß, wie ein Auto sich anfühlt in echt, und in echt fliege ich nicht ständig aus der Ecke raus und kann nicht und kann nicht abschätzen, wann ich bremsen muss und wann ich Gas geben muss. Aber bei Rennspielen klappt es irgendwie nicht. Ich hab immer das Problem, dass es sich nicht anfühlt wie ein Auto, weil ich die Realität kenne. Jetzt kann man weil du in Realität nicht so dicke Autos fahren darfst. Ja, aber mit dem du dich in die Ecke legst. Mit einem fucking Golf fühlt es sich nicht an wie ein fucking Golf. Und da wäre ich aber echt vorsichtig. Ah, gut, okay, du hast natürlich immer recht, weil es ja was anderes ist. Das stimmt. Können wir das so stehen lassen? Nein, ein Lenkrad in der Hand ist anders natürlich als ein Controller. Ja, aber auch mit Wheel oder so. Aber ich hatte immer das Gefühl schon, dass sich das verdammt nah an der Realität fährt. Ja, ich weiß nicht, irgendwie... Also, du kannst zumindest nicht abstreiten, dass jedes Auto da anders ist, und wenn du was an deinem Auto verstellst, hast du auch direkt das ist eine genau Änderung. Der Punkt, der mich abschreckt, weil ich es einfach nicht raff. Mein technisches Verständnis für Motoren ist so gering, dass ich habe keine Ahnung, was das bringt, wenn ich da irgendeinen Differentialschalter 0,3 Grad nach rechts verschiebe. Das ist mir einfach zu viel. Ich brauche einen Techniker, der neben mir steht, während ich das spiele, der mir erklärt, Achtung Nils, jetzt mach die Bremse ein bisschen bla bla. Du musst es ja nicht. Also du meistens kaufst du dir oder kriegst dir ein Auto geschenkt, was dir gefällt, dann fährst du das erstmal ein bisschen, tunst es ein bisschen und lässt alles auf Standard. So mache ich es dann. Und ab und zu kannst du mal einen Spoiler verschieben oder so. Ich meine, ich glaube, da kann man unglaublich viel einstellen, aber man muss es ja nicht. Es gibt ja auch empfohlene Einstellungen und all das. Da sind wir wieder bei dem Fußballmanager-Problem. Dass, wenn's, also das ist sicherlich auch Geschmackssache, und wie gesagt, die Autotüftler lieben es wahrscheinlich, sich in diese Welt reinzufuchsen. Ich persönlich auch als Autoleihe kann dann auch nur sagen, mir ist es zu viel, dann lieber sowas wie Blur oder halt Mario Kart oder so, was bewusst irgendwie übertrieben ist und nicht realistisch. Aber wie gesagt, Gran Turismo ist da auch die Ausnahme. Ich werde dem Spiel auf jeden Fall eine faire Chance geben, allein weil es einfach so geil aussieht und ich mich freue, das auf meinem Beamer zu Hause zu zocken, und weil es halt einfach schön ist. Ja, kann man so stehen lassen. Ich glaube, Gran Turismo war schon immer, was Grafik angeht, der Maßstab, und man hat sich schon immer im Vorfeld die Trailer angeguckt und sich gefragt, ey, das kann doch nicht Ingame sein, das muss doch irgendwie gerendert sein. Und auch diesmal sieht das so gut aus, dass es vielleicht den einen oder anderen Skeptiker geben wird, der sagt, das kann doch nicht Ingame sein. Aber ich glaube auch... Wenn man es einer Serie abnimmt, dann Gran Turismo 5 auf jeden Fall. Die machen ja nichts anderes. Das Spiel steht doch schon seit Ewigkeiten. Ja. Ist ja auch nicht so, als ob die jetzt ständig neue Autos drin haben. Ich meine, auch wenn sie 500 haben, davon hatten sie bestimmt 200 schon. Es ist ja einfach dieses Bauen eines Autos und die Grafik. anpassen und die Strecken bauen. Ich glaube, das frisst einfach unglaublich viel Zeit. Spiel, wir haben noch andere Spiele. Ja, wir haben zum Beispiel noch Little Big Planet 2, was im ersten Teil natürlich so der System-Seller für die PlayStation werden sollte. Hat nicht ganz so geklappt. Meiner Meinung nach sieht das unglaublich gut aus und die Idee ist cool und so weiter, aber das Gameplay des Jump'n'Runs an sich hat mir nicht so gut gefallen, weil da hat man halt Mario als Aushängeschild und deswegen fand ich das Gameplay nicht so gut. Alles drumherum fand ich gut. Der Editor war super, nur ich konnte ihn nicht benutzen, weil man viel zu viel Zeit reinstecken musste. Aber im zweiten Teil soll es die Möglichkeit geben, auch so Minigames herzustellen, sodass das quasi so eine Art Mario Party wird. Also eine Minispielsammlung, wenn du so möchtest. Und da hat man schon ein paar Bilder gesehen, auch die schon ein bisschen nach Monkey Ball aussehen. Also Mario Party ohne das, ohne das mir Brett, jetzt nicht gefällt, die das Brettkomponente, ja. Genau. Aber eher so vielleicht dann wie Monkey Ball, da gab es zum Beispiel eine Szene, wo man dann so einen Ring hatte, so eine Plattform, von der man sich gegenseitig runter dotzen musste. Das ist ja wie Kung Fu Chaos, glaube ich. Das ist Monkey Ball, glaube ich. Stimmt. Das ist Monkey Ball, da hast du recht. Aber es gibt sowas auch für Kung Fu Chaos. Aber dieses Ding, Monkey Ball ist besser, auf jeden Fall. Ja, genau. Das mochtest du ja auch immer bei unseren privaten Beef-Sessions sehr gerne. Ja, aber das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, dass man eben diesen Editor nicht mehr dafür benutzt, unbedingt nur so diese Level zu bauen, sondern dass man da eben auch Minigames macht. Und ich weiß nicht, ob das so klappt, wie ich mir das gerade vorstelle, aber wenn es dann möglich ist, dass quasi im Internet die Minigames irgendwie ein Rating bekommen. Man kann das nach Rating sortieren und kann sich dann eine Compilation an Minigames zusammenstellen, die eben alle Leute aus der Welt gebaut haben und kann sich dann quasi sein eigenes Mario Party zusammenstellen. Minigames bauen klingt auf jeden Fall, als könnte es, wenn du die richtigen Leute da hast, die Spaß haben, kann das richtig geil werden. Also das macht doch eh wieder keiner. Ja, wer setzt sich denn da hin und bastelt wirklich ein geiles Spiel, was besser ist, als sich gegenseitig aus einem Ring zu drücken. Wahrscheinlich. Es gibt ja 6 Milliarden Leute und wenn davon jetzt nur es gibt echt gute Big Planet Sachen, aber die halten halt auch nur für 2 Minuten, weil dann hat man ein Level gesehen oder hat das Spielprinzip kapiert und dann flaut das schnell ab, so die selbstgemachten Minigames, weil man dann doch einfach zu wenig machen kann damit. Aber, ja, das wird sich herausstellen im zweiten Teil. Ich weiß ja gar nicht, wie ich meine jetzt auch den gesetzt. Ersten. Ich habe beim ersten tatsächlich auch ganz gern mal mir Sachen angeguckt, runtergeladen, irgendwie Ghostbusters Level, wo dann einfach eine Map ist oder halt auch Sachen, wo man katapultiert wird. All dieser Quatsch halt, es gab ja schon eine Menge. Aber vieles war halt einfach nicht lange begeistert. Da finde ich bei Trials HD zum Beispiel sind die Maps, die von Usern gebaut werden, schon sehr, sehr cool. Also da kann man echt schon. Da, finde ich, wird mehr mitgemacht als bei Little Big Planet, komischerweise. Obwohl man wirklich nur das Motorrad hat und das war es so. Ja, vielleicht, aber Trials ist natürlich auch nur darauf ausgelegt, dass man eben Strecken von A nach B linear zurücklegt und das in einer bestimmten Zeit schafft. Ja, aber auch da gibt es wirklich, da gibt es echt fantasievoll designte Level, wo Sachen nur aus dem Hintergrund kommen und alles hat ein Motto und ähnliches. Und das sind auch von Fans gemacht. Bei Little Big Planet fehlt mir das. Ich finde den Anreiz bei Trials ein Level zu bauen einfach wesentlich höher, weil du hast immer diese Zeitkomponente. Trials ist ja ein Competition-Spiel. Es geht immer nur darum, wer schafft dieses Level in möglichst schneller Zeit. Ja, aber bei Little Big Planet spielst du es einmal durch und dann ist es okay. Es gibt ja auch so Zeit-Trials, aber das ist, glaube ich, nicht der Faktor, der jetzt Little Big Planet vorantreibt. Bei Trials ist es wirklich diese Zeitfrage und wer schafft das Level schneller? Und wenn du dann ein cooles Level hast, ist es auch völlig egal, ob das jetzt von den Entwicklern ist oder von irgendeinem Hobbybastler. Wenn das Level cool ist, spielt man das auf Zeit und immer wieder. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, den Motivation, was zu bauen. Bei mir persönlich zumindest so. Ja, also muss man mal abwarten. Ich glaube, was auch sehr entscheidend wird, ist, ob sie den Editor ein bisschen vereinfachen und auch für den Mainstream, an den ja Little Big Planet eigentlich gerichtet ist, auch so ein bisschen anpassen. Also ich habe mich auch mal versucht am Little Big Planet Editor und habe wirklich auch nach einer Dreiviertelstunde, glaube ich, oder so, dann entgeistert aufgegeben, weil irgendwie mir war das mit Pad und allem too much und hat nicht so die Wirkung auf mich gehabt. Und was man so hört, gibt es jetzt zwar mehr Möglichkeiten, aber nicht unbedingt vereinfacht und da weiß ich dann nicht, ob das so viel besser wird. Aber ich lasse mich natürlich positiv überraschen. Wenn wir jeden Tag ein neues geiles Minigame haben, dann bin ich irgendwie auch der Letzte, der sich da gegen verweigert. Also schauen wir mal. Aber apropos Minigames, Nintendo hat ja auch auf der E3 jetzt noch so eine Mario Sports Compilation veröffentlicht. Ich gucke gerade, ich finde nur den Namen nicht mehr. Sports Mix ist der Name. Genau, Sports Mix, da hätten wir auch selber drauf kommen können. Und das finde ich, haben wir ja auch schon, glaube ich, kurz drüber gesprochen, schon durchaus interessant, wenn die Spiele einzeln auch so gut sind wie jetzt zum Beispiel in Smash Brothers. Aber auch wir haben ja beim Beef auch Beach Spikers zum Beispiel gezockt von Sega. Und das ist jetzt auch nicht gerade das komplexeste Spiel. Also das könnte man sicherlich auch in eine Compilation packen. Und wenn da noch ein paar andere lustige 2-3 Spiele sind, dann sehe ich da auf jeden Fall ein paar gelungene Partyabende so. Ja, das, da habe ich auch große Hoffnung. Hoffe ich auch, dass es eben so gut wird, wie du sagst, Smash Brothers. Bei mir ist immer Smash Soccer die... Ich meinte Smash Soccer. Ja, aber Smash Brothers ist ja auch okay. Also, ja. Aber nee, Smash Soccer ist, finde ich, auch immer so ein bisschen die Distanz. Es ist ja einfach saugeil. Und wenn die alle so gut sind, das wird, glaube ich, echt Zucker. Freue mich auch drauf. Was haltet ihr von, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Vanquish? Habt ihr es euch angeguckt? Ja, von ja, Sega, der Gears of War-Klon, wenn man so will? Ja, was meintest du gerade? Was für ein Klon? Gears of War. Ja, ja. Also ja, ich fühle mich auch ein bisschen an Lost Planet erinnert, so, aber Gears of War trifft auch. Stimmt, ja. Aber, also ich bin ja dann ein bisschen, war ich ein bisschen Vanquish-Fan, weil mir der erste Real-Trailer so mit diesem Typen in seiner Halo-Rüstung gut gefallen hat, weil ich Shinji Mikami immer schon geil fand, seit Resident Evil und so. Und einfach hab gucken wollte, gegessen. Was der... Habe ich noch nie gegessen. Und weil der eben... ja, weil ich das gerne verfolge. Und eine Sache hat mir nicht gefallen. Es gibt da so einen Dash-Modus. Und da wird man so gezogen quasi. Und das fand ich... Also gerade wenn der Charakter auf Hindernisse, ich hoffe, ich kann es richtig beschreiben, wenn der Charakter auf Hindernisse geprallt ist, dann gab es da keinerlei Animationen, sondern das war so ein bisschen, wirkte alles noch zusammengeschustert und buggy, diese ganze Geschichte, die, glaube ich, schon ein zentrales Spielelement auch sein soll, dass man sich so schnell bewegen kann. Und das, finde ich, muss noch ein bisschen cooler werden, dass es auch wirkt, als ob ich eben nicht zwei Ebenen aufeinander steuere, sondern eben wirklich eine Figur bin in einer 3D-Umgebung. Das war teilweise noch ein bisschen komisch. Aus dem Trailer heraus sage ich das jetzt nur. Ich habe selbst nicht gespielt. Aber es wird halt Riesenkämpfe haben, Riesenmonster. Die Erde wird angegriffen. Ich glaube, was in dem Trailer war es, glaube ich, New York, wenn ich mich nähere. Ich weiß es nicht, aber es wird sehr, sehr große Gegner wie ein Painkiller und Co. geben. Also da wird schon, denke ich, einiges abgehen. Mir sah es ein bisschen zu hektisch aus. Obwohl ich dem natürlich immer noch eine Chance gebe, so. Ja, und viele Raketen hat man gesehen, ne? Viele Raketen, ja. Ja, Zone of the Enders oder so ist vielleicht auch noch ein Titel, den man reinwerfen könnte. Davon hat es auch ein bisschen was. Ich habe ein bisschen auch spontan auch an Saber Rider so denken müssen. Saber Rider. Ja, so Riesen-Mechs, die Raketen aus ihrer Brust schießen. Naja. Ja, ich habe Saber Rider nicht geguckt, nee. Was? Captain Future muss ich jetzt denken, weil da gibt es auch Weiß du hast und Blau. Saber Rider nicht geguckt? Ist nicht dein Ernst, oder? Saber Rider and the Starship in the Sky. Ja, ich habe sie geguckt. Ich hatte kein Tele 5. Ich hatte nur AD, ZDF und drei verschiedene öffentlich-rechtliche Warum bist Programme du da nicht noch. Gebildet? ja. Warum zahle ich keine GEZ, solltest du fragen. Ja, wobei, bald zahlen wir sie alle. Hier, bald was anderes. Ich zahle schon. Vor einer Weile, ich glaube, 8 Jahre ist es her, da kam ein Spiel aus deutschen Landen, das hat mir persönlich sehr gut gefallen, für die Xbox. Und kaum einer hat es aber, glaube ich, gespielt, obwohl das Spiel gut war. Jager von Jager Development. Und die haben seitdem nichts richtig mehr gemacht und haben aber den Namen Jager Development beibehalten und entwickeln jetzt Spec Ops The Line, ein Ego-Shooter. Und jetzt kommt's, der spielt in Dubai und es gibt ganz viele Wüstenstürme, die cool aussehen, zumindest auf den Bildern und in dem gerenderten Video, was man schon gesehen hat. Und es ist unglaublich, es ist eigentlich Dubai, eigentlich, also man, mein Gott, man hat genug Hochhäuser gesehen, man hat Mirror's Edge gespielt, aber das sieht schon irgendwie geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Stehen die größten Hochhäuser der Welt nicht mittlerweile in Dubai? Ja, deswegen meine ich ja, aber ich meine, Hochhäuser an sich und so hat man jetzt schon oft genug gesehen. Aber es ist tatsächlich schon ein Unterschied, ob du halt einfach strahlenden blauen Himmel und irgendwie Wüste hast und mittendrin sind diese riesigen geilen Glas-Beton-Dinger, diese Monster, und dann ist noch irgendwo drumherum so Outland mit an Verkehrsmasten hängenden Leuten und es hat so ein bisschen Fallout-Charakter. Mhm. Also so quasi zwei komplette Gegensätze und dann müssen da wohl auch irgendwie die ganze Zeit Sandstürme herrschen und durch alles durchfegen. Ey, irgendwie... Obwohl das irgendwie nichts Neues ist, macht mich das an von der Grafik und zwar extrem. Also optisch finde ich eines der interessantesten Titel, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe. Aber ja, mal gucken. Fand ich aber cool. Wie Mirror's Edge als Ego-Shooter. Habe ich gar nichts zugesehen, muss ich ja, musst sagen. Du mal gucken. Ich habe das auch gerade erst Jager gesehen. Jager Development. Jager, ich meine, deutsche Spiele haben es ja dann echt schwer. Die gehen ja auch immer gerne unter. Außer sie heißen Crysis 2. Kann man ja jetzt auch mal erwähnen so. Mhm. Vor allem fand ich Jager wirklich geil. Also ich bin einer der ganz wenigen, glaube ich, der das Spiel durchgespielt hat, alle Teile geliebt hat, also meine, alle Elemente des Spiels und so, auch wenn es ein bisschen komisch war manchmal, war ein bisschen ruckelig auch, egal, ich fand's super. So. Ja, würde ich gerne was zu sagen. Kann ich leider nicht. Aber wenn, habt ihr noch andere Spiele? Ja, hast du noch was auf deiner Liste? Also ich hätte jetzt halt mehr so die Sachen, die meine Highlights sind, aber die hatten wir auch alle schon. Es ist nichts mehr Neues dabei. Bulettenkönig übrigens. Bulettenteil. Pflichtet dir bei. Er sagt, ich fand Jaga super. Das hat auf Xbox richtig Spaß gemacht und war damals grafisch eine Wucht, sagt er. Ja, war es auch. Es hat deswegen aber auch ein bisschen geruckelt. Aber es hatte für ein Spiel aus deutschen Landen, hatte das, das ist ja auch so eine Floskel, die man gern für ein Spiel aus deutschen Landen, bla. Ja. Aber es war wirklich, die verstehen es ja oft dann nicht so sehr, die Action so rüberzubringen, wie vielleicht die großen Studios, die auch mehr Geld und Leute haben. Aber da hat wirklich alles gepasst. Und es gab eine gute Abwechslung zwischen, also die einzelnen Level waren unterschiedlich, hatten unterschiedliche Anforderungen. Das eine war versifft, das eine war strahlend blau und grün und schön, so Outcast-mäßig. Das andere war so Minengebiete und einfach mit Nebel und fürchterlich. Und es hat halt ein bisschen geruckelt. Deswegen haben es viele Leute vielleicht links liegen gelassen. Aber das hatte sogar coole Charaktere, Dialoge, obwohl man ein Raumschiff steuerte nur. Mhm. Und man konnte auch landen und da gab es dann auch immer ein bisschen was. Also kann ich mich nicht beschweren. Hat mir echt gefallen. Ich habe mir immer einen zweiten Teil gewünscht. Den wird es wohl nie geben. Oh, den wird es wohl nie geben, aber dafür jetzt immerhin Ego-Shooter. Vielleicht haben die ja was Neues für dem Genre zuzutragen, irgendwas. Außer der Optik und Dubai. Was mir aber auch schon fast reicht. Also besser als Afghanistan und die anderen Ecken, die ich dann in drei verschiedenen Spielen bereisen kann. Mhm. Mit denselben Waffen und derselben Grafik. Dann werfe ich nochmal jetzt ein anderes Spiel rein. Weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, den Crackdown 2 Trailer. Nee? Noch gar nicht. Dann sage ich mal dem Sebastian, unser Praktikant, der heute den Pepper ersetzt am Mischpult. Kleiner Applaus dafür übrigens. Dem quasi dem Radio-Jockey hier, dass er mal den Trailer abfahren soll. Ja, Crackdown 2, der erste Teil war eine sehr spaßige Interpretation der Open-World-Spiele und der Trailer vom zweiten Teil, ja, me like, sag ich mal. Ich bin wirklich man muss ja jetzt mal aufpassen, was man sagt und bla. Was beim ersten toll war das Rumspringen, kann man so sagen. Also es hat einfach, so wie jetzt Infamous und andere Spiele, wo einfach dieses, ich springe von einem zum anderen Haus früher oder später, nachdem ich ein bisschen mich verbessert habe und Erfahrungswerte gesammelt habe und komme dadurch an Orte, wo ich neue Punkte einsammle, die mich wiederum noch schneller und stärker springen lassen. Das hat super funktioniert da. Also das war besser als der ganze Rest des Spiels und hat mich am meisten beschäftigt. Ich wollte all diese Sprungpunkte einfach nur einsammeln, all diese Erfahrungspunkte, die man sammeln kann. Und das hat echt Spaß gemacht. Also ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall mal anspielen. Mhm. Ja, bin ich auch ein bisschen gespannt drauf. Fand ich im ersten Teil der auch ähnlich, wie du das sagst. Anders. Dieses Rumhüpfen, dieses immer mächtiger und krasser werden und durch diese Open World hüpfen. Eine Sache, die, also ein Titel, den ich immer so ein bisschen verfolge, weil ich die Idee dahinter sehr geil finde, ist I Am Alive. Da hat man jetzt, glaube ich, gar nicht so viel zu gesehen, aber es gibt einen neuen Trailer zu dem Ding. Ja, vor allem war es bis vor kurzem noch gecancelt. Ja, genau. Und das war immer so ein bisschen, man wusste gar nicht so genau, woran ist man jetzt mit diesem Titel, hat lange nichts mehr gehört, aber es gibt jetzt einen neuen Trailer. Und ich weiß auch nicht, was der aktuelle Entwicklungsstand ist. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn das Spiel rauskommt zur Geschichte oder von dem, was man von den Trailern her ableiten kann. Ist das auch so ein bisschen, glaube ich, wie dieser Film von Will Smith oder meinetwegen auch so ein bisschen wie wie heißt dieser Film? Ja, man ist nicht alleine. Also du bist in New York oder halt in der großen Stadt und auf einmal passiert irgendwas. Sex and City? Katastrophe. Ja, genau. Sex and City, Schuhe gehen aus, Panik. es passiert irgendeine Katastrophe halt, wie, weiß ich, Cloverfield oder was auch immer das ist und man ist dann auf einmal, in einem Überlebenskampf, wie bei Stephen King, The Stand oder so, da gibt es ja zahlreiche Gruppen bilden sich, ja, eine Waffe ist plötzlich furchtbar wichtig. Genau, und es gibt dann so Szenen, ich erinnere mich dann, wo man irgendwie jemandem, glaube ich, eine Falle gestellt hat mit einer Wasserflasche, weil Wasser ja super kostbar ist und die war dann der Köder und irgendwer ist dann ein Loch gestürzt. Da habe ich richtig Bock drauf. So, ich mag das so dieses postapokalyptische Fallout-mäßige und dann halt in der großen Stadt der Gedanke, wenn plötzlich 90% der Leute weg sind, Zivilisation stürzt ein. Wie wird der Mensch? Was passiert damit? Ja, dieses Social-System interessiert mich auch am meisten. Also dieses, ich überlebe während eines Erdbebens oder danach. Das Thema gab es ja schon mal für die PS2 und hieß SOS, wo man genau das gemacht hat. Also eine Stadt ist zusammengebrochen und man hat dann also es meistens gerade so noch geschafft, sich irgendwo festzuhalten und musste dann klettern. Das war sogar ganz cool. Also das war auch ganz cool, auch da war Wasser sehr wichtig. Natürlich klar, als Lebenselixier sozusagen, hat die Energie wieder aufgefüllt. Da gab es so ein Social-System natürlich nicht, war ja auch noch zu früh dafür. Aber das gehört, finde ich, in so ein Spiel da noch rein und macht es, wie du auch richtig gesagt hast, Dienst, nur noch interessanter. Ich bin auch sehr gespannt darauf und freue mich, dass es jetzt irgendwie doch noch scheinbar sich durchmogeln konnte, weil ich wirklich erwartet habe, da kommt nichts mehr. Nach dem großen ersten Bilderregen hieß es dann halt plötzlich, es war still so. Und das ist ja meistens immer ein Vorzeichen zum Absetzen, beziehungsweise ja, canceln. Ja, aber das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Jetzt bin ich sogar bei mir durch, glaube ich. Also, kannst ja nochmal im Chat nachgucken. Gerade schreibt Finglui, der hat, glaube ich, vorhin schon was geschrieben. E3 2010 Star Fox 64 3D announced. Das kann dann ja nur eine Umsetzung des N64-Klassikers für den 3DS sein. Vielleicht machen sogar den zweiten Teil, der ja nie released wurde, noch dazu. Der ist ja fertig, denn der hat nur geruckelt damals und man hat ihn letztendlich nie rausgebracht, aber wäre doch eine Möglichkeit, oder? Ich meine, den kennt ja keiner, packst den zweiten noch dazu, machst alles auf 3D. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ob Star Fox heute einen noch irgendwie... Na, in 3D ist es sicher schon ein guter Titel, der... Also der ist gut, weil man kennt das Franchise und er passt zum Thema 3D und das halt nicht gerade schlecht, so. Ja, ist aber... Ist vielleicht ganz gut. Der einzige Klassiker. Ich würde mich ja derbe drüber freuen, wenn die eben die ganzen Mario-Klassiker in 3D irgendwie rausbringen. Ganz im Ernst, das also zumindest, ich weiß nicht. Du meinst aber auch die 3D-Spiele, also in Mario 64. Na ja, nicht ein 2D-Titel. Ehrlich gesagt meine ich in erster Linie die Franchise-Klassiker, also quasi ein Mario Kart 3D, ein Super Mario Jump'n'Run in 3D, solche Sachen. Darauf hätte ich Bock. Mario Kart in 3D? Vielleicht funktioniert das ja. Kommt doch. Also ja, wurde klar, wird es funktionieren. Es wird auch ganz sicher kommen. Die haben doch bei der 3DS-Präsentation wurde doch Miyamoto und der andere Typ da in den Gameboy gezogen und am Ende wurden lauter Items rausgespuckt dem 3DS. Und da war ein Zelda-Schwert und da war die Mario Kart-Banane und das Donkey Kong-Fass und weiß ich nicht, noch ein paar Sachen. Und ja, die Banane kann ja aber auch jetzt zum Beispiel ein Donkey Kong-Spiel sein. Nee, das war aber original, die lag auch so, wie sie dann bei Mario Kart. Also es war schon eine Banane kann ja auch nur auf einer Art liegen. Und sind wir mal ehrlich, es gab für jede Nintendo-Konsole gab es ein Mario Kart. Also ja, ich denke auch nicht, dass das große Geheimnis ist. Natürlich wird da was kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mario Kart für 3DS kommt. Also mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Nee, aber was meine ich? Ich weiß nicht, ob ich noch ein Mario Kart. Ich will mal, dass Mario eine Pause macht und dann spiele ich auch gerne mal wieder den alten Scheiß, so, ich weiß nicht. Nee, da können andere Spiele eine Pause machen. Mario Kart ist immer saugut. Oder, ja, doch. Ja, es ist ja auch unweigerlich. Aber dann, warum nicht mal statt Mario Kart Diddy Kong Racing? Warum nicht mal... Hätte ich lieber. Warum nicht mal... Meinetwegen auch Diddy Kong, war auch cool. Civilization Kart. Oh mein Gott. Rundenbasiert. Rundenbasiertes Mario Kart mit Barbaren. Bürgerrechte verfassen, während man mit 180 um die Ecke raust. Oder durch Kulturgewinn. Ja, nicht schlecht. Das fände ich auch gut. Wir sind auch so langsam bei 90 Minuten und nähern uns so ein bisschen der kritischen Phase. Jetzt auf. Nee, bevor wir aufhören, lass uns doch nochmal ein kurzes Resümee machen, weil es ja unser letzter E3-Podcast ist. Wir haben dafür auch einen fantastischen Vote vorbereitet, der da lautet, was ist eigentlich euer persönliches Highlight? Welche Pressekonferenz fandet ihr am besten? Nintendo, Sony oder Microsoft? Denn wenn man es runterbricht, dann sind das schon so die drei dicken Säulen, finde ich, die diese Messe getragen haben. So richtig viel Spektakuläres ist neben diesen drei Dingen auch nicht passiert. Ja, deswegen die Frage an euch. Was hat euch am besten gefallen? Was hatte den meisten Impact? Nintendo, Sony oder Microsoft? Und bevor wir zum Ergebnis dieses Votes kommen, Jungs, Eddie, Simon, was ist denn also bei euch die Antwort? Also dann fange ich mal an, die Massen zu beeinflussen. Also meiner Meinung nach ist es ziemlich eindeutig, weil Nintendo die einzigen waren, die auch ein Stück neue Hardware vorgestellt haben und dadurch natürlich einen unheimlichen Excitement-Vorteil hatten. Deshalb ist Nintendo da der klare Gewinner mit dem 3DS. Auf dem 3DS haben sie dann natürlich auch nochmal alte Franchises wiederbelebt mit Kid Icarus, auf das ich mich irgendwie so mit gemischten Gefühlen freue. Einerseits freue, weil es halt ein Klassiker ist, den ich früher geliebt habe. Andererseits mich der Trailer davon jetzt noch nicht so überzeugt hat. Aber da lasse ich es einfach mal offen. Dann haben sie die ganzen alten Hits rausgebracht. Also Donkey Kong kommt raus und Kirby mit einem innovativen Spiel. Das Mickey-Spiel sah nicht schlecht aus. Und ja, keine Ahnung, natürlich das Zelda, haben wir auch schon viel drüber geredet. Die haben einfach, was die Software angeht, die herausragendsten Merkmale, während Sony und Microsoft kaum Exklusivtitel hatten, außer halt den bekannten Franchises. Auf der einen Seite gibt es jetzt Metal Gear, auf der anderen Seite gibt es, weiß ich nicht, Infamous 2 und Killzone 3, aber ansonsten, weiß ich nicht, fehlen mir die Herausstellungsmerkmale bei Microsoft und Sony dieses Jahr. Da hätte ich zum Beispiel bei Sony mir einfach ein Last Guardian gewünscht. Und ansonsten für mich ist die Xbox-Konsole halt die Online-Konsole, insofern ist das alles gut. Aber um die Frage zu beantworten und damit mein Schlussfazit zu ziehen, Nintendo ist der Gewinner einer mageren E3 2010. Okay, ich weiß nicht, jetzt gerade habe ich überlegt, welche hat mir am besten gefallen, so vom ersten Eindruck, als während ich sie gesehen habe, hat mir Sony am besten gefallen, aber die haben am Ende, wie gesagt, auch ein bisschen nachgelassen und so richtig Neues. Ah doch, ich würde sagen, Sony, Nintendo war auch ganz interessant wegen eben der Erwartung, wie ist denn nun 3D? Man wusste natürlich vorher, man wird es nicht sehen können. Und das ist dann irgendwie natürlich auch schade. Also ich lasse mich dann gerne hypen, sobald ich so ein Ding mal sehe und mal gesehen habe, wie der Bildschirm wirklich aussieht und wie der Effekt sich so anfühlt. Und dann finde ich das auch cool. Bis dahin freue ich mich auf XCOM, Last Guardian natürlich, darf man auch nicht nochmal vergessen, Need for Speed, Hot Pursuit, Metal Gear Solid Rising, weil ich glaube, dass da gezeigt werden kann, wie Move funktioniert. Crysis 2, weil ich zu Hause mal zufällig gerade einen dicken Rechner stehen habe. Und Halo Reach, weil das mich so dann doch überrascht hat, dass es diese Weltraumkursionen geben wird. Da habe ich tatsächlich überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich das irgendwie schon alles abgeschlossen hatte. Und mein Gott, wenn es scheiße wird, ja, dann haben sie es wenigstens versucht. Und wenn es geil wird, freue ich mich natürlich irgendwie ein Loch ins Bein. Bulletstorm spricht mich an. Auf Bad Company Vietnam habe ich eh Bock, aber das ist ja jetzt auch nicht die große Neuerung. Dead Space 2 wird gekauft, ebenso wie eine 360, weil ich heute mal wieder gemerkt habe, wie laut meine alte mittlerweile ist und das echt nervt. Und ich glaube echt, einfach nur aufgrund der Lautstärke, ich mir eine neue 360 kaufen muss. Auch wenn sie jetzt vielleicht, ich finde sie nicht so hässlich, aber ich fand die alte jetzt auch nicht hässlicher. Also es sind zwei Arten von hässlich. Ich finde ganz ehrlich, dieses Design von Konsolen, diese Diskussion wird total überschätzt. Also früher waren Stereoanlagen alle viereckig und schwarz und es hat keine Sau gestört. Die stehen bei mir in der Ecke und verstauben und noch nie kam einer in meine Wohnung und hat gesagt, wow, geil, das ist ja eine schöne Konsole. Ja, also, aber klar, wenn sie wirklich ein bisschen besser aussieht als die anderen, ist okay, aber ganz ehrlich, für mich ist es völlig zweitrangig. Aber muss es denn immer Farbe, Staubmagnet sein? Kann es denn nicht auch mal irgendeine Farbe sein, die nicht ständig geputzt werden muss? Ja, also ich finde, weiß und schwarz sind schon die neutralsten Sachen und finde ich besser als jetzt der 3DS, wo sie anfangen, irgendwelche zweifarbigen Designs zu machen. Ja, aber das ist auch Nintendo, die haben auch... Ich fände es aber am schönsten, wenn die wegkommen würden von diesem Alienware-Hardcore-Gamer müssen irgendeinen Pseudo-Quatsch haben, sondern die einfach wie Apple... schlicht, einfarbig, einfach einen schönen Kasten dahinstellen. Es wird mir völlig reichen. Ich muss überhaupt keine abgespaceden Designs haben. Aber im Grunde ist es mir auch egal, solange das, was da drin steckt, funktioniert. Schön finde ich die neue Konsole auch nicht. Also die Optik wäre nie und nimmer ein Reiz für mich, das in irgendeiner Form zu kaufen. Ja, so oder so werden ja eh die ganzen alten Konsolen und Bundles wird es ja nicht mehr geben. Es wird ja nur noch die schwarze geben. Ja. Und so werde ich eh, wenn ich mir eine neue hole, zwangsläufig auch bei der landen. Ja. Aber ich finde es okay. Also ich meine, neu, gut. Wie gesagt, sie ist nicht so viel kleiner und alles. 250 Euro, glaube ich. Also sie hat Wi-Fi integriert. Ja, das finde ich eh super. Ich glaub, also Wi-Fi integriert finde ich schon mal super. War das nicht sogar 290? Ich glaube, es waren 250. Ich glaube schon. Also, mein Gott, ich weiß es jetzt auch nicht. Bitte, also Dollar, liebes Microsoft, haut uns nicht. Du meinst Euro schon wahrscheinlich. Ja, okay, stimmt. Natürlich sagen wir einfach Dollar, 250 Dollar. Ja, aber die hat ja schon auch ein paar coole Sachen. Also ich meine, das integrierte Wi-Fi jetzt nur, die Connection für einen Beamer finde ich gut, Leiser finde ich gut. 250 Gigabyte ist natürlich enorm, gerade wenn man gerne mal Games kopiert. 5 USB ist auch gut. Also ich finde die schon ein guter Deal so, aber das ist die PS3 Slim ja auch. Oh, ich sehe, jetzt sehe ich zum ersten Mal live. Das ist ja interessant. Sieht gut aus. Ja gar nicht so sehr, wie ich es erwartet habe. Na gut. Ich habe noch ein paar Spiele, die ich nennen will. Killzone 3. Und alles Motion-mäßige generell. Und alles 3D-mäßige, weil ich mir das echt angucken will, wie das funktioniert. Und ob das funktioniert und ob das nicht auf die Dauer auch nervt. Und weil der Wolf nicht da ist, sage ich das für ihn mal mit. Child of Eden. Dieses neue Res. Was auch sehr cool werden könnte, weil Res ja schon auch sehr cool war. Und dann bin ich, glaube ich, erstmal für ein ganzes Jahr beschäftigt. Und da ist noch nicht Fallout und all das andere, was ihr gleich nennen werdet, mit drin. Also mir reicht die E3 sozusagen an Hardcore-Spielen. Ich bin froh. Was Core angeht, bin ich, auch wenn wir zu Recht meckern, dass die Präsentation alle in Richtung Casual ging oder in Richtung Fake, wie bei Microsoft, dass man halt, weißt du, im Video zeigt und so tut, als ob man das nachspielt, finde ich die Core-Spiele alle okay. Klar, es gibt zu wenig Originelles und zu viel Fortsetzungen, aber das ist immer so. Ich habe das Gefühl, das ist immer so. Wir sind auch gesättigt. Man darf es einfach nicht vergessen. Wir sind alle so gesättigt, schon voraus informiert worden, was alles kommen wird, wie es sein wird. Wir haben uns auch schon alle ein Bild gemacht, wie wohl die neuen Controller werden und alles. Und die Qualität der Spiele ist mittlerweile auch überall. auf einem so hohen Niveau angelangt, das kann man gar nicht anders sagen, weil auch so viel Risiko mit der Entwicklung verbunden ist, haben die alle ein gewisses Niveau. Es gibt einfach nicht mehr diese Scheißspiele wie früher. Und deswegen ist es echt schwer, finde ich, da überhaupt so seine Lieblinge rauszufiltern. Weil tatsächlich alle, die kommen, sind nicht schlecht, glaube ich mal, so sagen zu können. Es wird nicht wirklich einen Scheiß geben. Außer vielleicht, und das auch nur vielleicht in dieser Casual-Ecke, weil da kann man es vielleicht noch machen oder mal probieren. Eine Minigame-Sammlung mit 15 halb guten Minigames kann man dann vielleicht nochmal probieren. Aber so die anderen Spiele, ey, über alle, über die wir jetzt reden, da wird wahrscheinlich überall was Gutes bei rauskommen. Ist nur die Frage, ob es dir, Eddie, persönlich gefällt oder ob es dein Genre ist, Nils, oder ob es mir, mir der Look gefällt zum Beispiel. Wie jetzt bei Zelda, wo ich noch nicht sicher bin, ob dieser Pastellfarben-Style mir gefällt oder ich hätte persönlich lieber Wind Waker, aber gut, ist ja auch eine derbe Geschmackssache, gerade bei Wind Waker zum Beispiel. Also das ist halt, die Spiele werden gut sein. Sie sind halt nur nicht mehr so überraschend wie früher vielleicht. Vielleicht auch, weil wir besser informiert sind. Ja mit Sicherheit. Wenn man sich jeden Scheiß reinzieht, ja, kann man schlecht überrascht werden, wenn man im Vorfeld schon im Prinzip weiß, was kommt. Aber also bei mir ist so, ja. Ich finde, es ist jedes Jahr eine E3, das habe ich gestern auch schon gesagt, es gibt noch eine Gamescom im August und es gibt noch eine Tokyo Game Show. Man sollte dann auch für diesen Zeitraum von einem Jahr und drei Messen auch nicht jetzt zu viele Bomben erwarten, die da zünden. Zu der Frage mit den Pressekonferenzen, da bin ich, also Microsoft fand ich jetzt nicht ganz so krass. Bei Sony muss ich sagen, gut, die haben Move gezeigt und haben so ein paar Titel gezeigt und da muss ich sagen, Sony, die Offensive mit der Exklusivität ist bei mir haften geblieben, dass sie jetzt auf einmal angefangen haben, sich ganz viele exklusive Inhalte zu sichern, so ein bisschen so eine aggressive Politik, die eindeutig gegen Microsoft gerichtet ist und Microsoft hat das in der Vergangenheit ja auch mit Sony gemacht, so dieses Hin und Her. Für den Gamer finde ich das schlecht, weil es eben viele Leute gibt, die nur eine Konsole haben und niemand wird sich wegen so einem exklusiven Inhalt die zweite Konsole anschaffen. Leute, die beide Konsolen haben, okay, denen kann das relativ egal sein, wenn man das im Vorfeld weiß und das Spiel dann kaufen kann für die Plattform, wo man das weiß. Ansonsten finde ich, ist der Verlierer bei dieser ganzen Exklusivitätnummer auf jeden Fall der Gamer, denn wenn ich nur eine Konsole habe und ich habe die falsche, bin ich angearscht, das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten fand ich, hat Sony von der Präsentation her ein bisschen gepunktet, Kevin Butler war lustig, Move wurde gezeigt, war mir zu viel rumgehüpfe, zu viel Casual, ich stehe überhaupt nicht auf diesen, ich bin aktiv vor dem Bildschirm Kram, das konnte mich bisher noch nicht begeistern, vielleicht ändert sich das mit den Titeln, aber da bin ich noch nicht so ein Fan für, ist mir auch zu casual und zu sehr, ich mache Aerobic und das fand ich schon zu V8 Videozeiten nicht attraktiv, vom Bildschirm zu hampeln. Nintendo fand ich okay, der 3DS, damit haben sie mal wieder eine Hardware vorgestellt, die jetzt neben Natal und Move, weil mal wieder was anderes ist, da bin ich sehr gespannt drauf und ich habe eben auch über Twitter gelesen, hat jemand mich darauf aufmerksam gemacht, dass es tatsächlich schon erste Screenshots gibt zu Mario 3D. Kann man natürlich den 3D-Effekt nicht erkennen, aber es heißt, es wird dann an Mario Kart auch kommen, noch nicht zur Release des 3DS, aber ein bisschen später. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Eure Meinung ist, 34% sagen ganz klar, Sony ist die beste Pressekonferenz gewesen, 25% jeweils unentschieden bei Microsoft und bei Nintendo, 16% sagen, euch hat gar keine Umsetzung gefallen. Zu den Titeln vielleicht noch zum Abschluss, die neben den Pressekonferenzen, auf die ich mich freue, klar, Civilization 5, auf jeden Fall freue ich mich auch über Fallout und ich freue mich auch derbe über Portal 2. Möchtest du noch was sagen, Eddie? Nö, eigentlich wurde jetzt auch, ich glaube, wir wiederholen jetzt alles nur nochmal in den letzten 3 Tagen alles schon gesagt und hat aber Spaß gemacht, dieser Live-Radio-Cast. An euch vielleicht nochmal der Aufruf, wenn ihr Bock habt, dass wir sowas mal wieder machen, dann lasst uns wissen, gebt uns mal Feedback, wie euch das gefallen hat. Unsere E-Mail-Adressen kennt ihr ja und Twitter und alles und Kontaktmöglichkeiten sind ja da. Und ansonsten, ja, hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, über die E3 zu quatschen. Ich bin gespannt noch, das ist das Einzige, was am 18. jetzt von Valve kommt. Wenn wirklich noch ein Duke Nukem angekündigt wird, dann vielleicht gibt es da nochmal ein exklusiv Wochenendscast oder irgendwas, werden wir bestimmt dann nochmal eine Talkrunde oder so, weil da wird natürlich dann Redebedarf sein. Ja, ansonsten, viel Spaß mit der WM. Freitag 13.30 Uhr, Daumen drücken. Ja, dann schließe ich mich dem an. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht das, was Eddie gerade gesagt hat. Schreibt euch, gebt uns Feedback, ob ihr das cool fandet. Dann machen wir es vielleicht nochmal. Ansonsten geht jetzt raus in die Sonne, solange sie noch scheint. Werdet braun und gesund und guckt vor allen Dingen viel Fußball. Vielen Dank.